Ja, wie sind wir darauf gekommen, auf das Thema? Ursprünglich war die Idee, wir machen über den Krieg von der ISIS oder den ISIS, besser gesagt, heißt ja der islamische Staat in Irak und Syrien oder auch in der Levante, also das ganze Gebiet dieser beiden Staaten, plus Libanon dazu, deswegen Levante. Das ist das alte Bezeichnung für alles, was nördlich von Israel und südlich der Türkei ist. Und das ist ja eigentlich das Interessante, jedenfalls was ein Teil davon, die streben an von dem Standpunkt aus, sie müssen das Elend und die Not der arabischen, islamischen, also besser gesagt islamischen, das sind also hauptsächlich Araber, der islamischen Völker dadurch bekämpfen, dass sie wieder zurückführen zur alten Sittlichkeit. Es gab mal schöne Zeiten angeblich unter den Kalifen, ganz am Anfang. Da hat sich die Herrschaft ums Volk, wohlergehendes Volk gekümmert und hat den Rest der Welt erobert, jedenfalls soweit sie gekommen sind. Ziemlich viel. Und dann kamen die Westler. Die Westler kamen nicht bloß mit ihrer Technik, die kamen vor allem mit ihrer sündigen Ideologie und Verworfenheit, haben die guten arabischen, islamischen Völker verdorben. Es haben sich Herrscher eingenistet, die die Reichtümer des Landes und das Volk verkaufen an den sündigen Westen. Und dagegen gibt es ja schon seit etlicher Zeit, also sagen wir mal ungefähr seit den 80er Jahren, seit dem Abgang, allmählichen Niedergang des sogenannten arabischen Sozialismus, das war ja die große Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, kam auf, woran liegt das Elend der Völker mit islamischem Glauben? Sie haben ihren Glauben verlassen, haben den gottlosen Sozialismus nachgejagt oder den noch gottloseren Kapitalismus. Und jetzt haben sie es. Und dazu haben wir, 1995 war das dann schon sehr, sehr alte Artikel, Thesen gemacht. Die Beispiele sind Iran und Algerien, eben damals der 90er Jahre. Soweit die Beispiele in der Ausführung nicht verstanden werden, kann man das nachliefern. Ist aber eigentlich gleichgültig. Es gibt auch heute andere Beispiele. Heute wäre es Afghanistan und vielleicht eben ISIS. Ja gut, das war mal als Vorrede. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal von dem Punkt aus, es wird behauptet, der Islam hätte große Affinität, eine große Neigung zur Gewalt. Im Unterschied zum Christentum. Ja, das Christentum hat auch mal gewaltsam, aber nicht mehr. Die haben nämlich mal sich unglaublich gemetzelt, 30 Jahre lang, im 30-jährigen Krieg. Und sind dann schlau drüber geworden, dass man lieber besser sich toleriert als, stimmt zwar nicht ganz, besser toleriert als metzelt. Das haben sie noch ziemlich lang getrieben, die Gemetzelei. Aber seit es jetzt Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts sowas gegeben hat wie demokratische Herrschaften, haben die Staaten ihren Völkern, ihren christlichen Völkern befohlen, jetzt seid mal endlich tolerant, wir wollen euch für den Kapitalismus haben und nicht fürs sich wechselseitig umbringen, weil man einen falschen Glauben hat. Der Glaube ist jetzt frei. So, jetzt sind wir natürlich oben hinaus über die islamischen Völker, die immer noch im tiefsten Mittelalter stecken und fundamentalistisch sind. So, das ist der Einstieg. These 1. Ich bin dafür, dass wir die Thesen vielleicht der Reihe nach durchlesen. Ihr könnt natürlich auch dann Fragen stellen, aber ich würde es mal vorschlagen, wir machen es entlang den Thesen. Wenn irgendwelche Fragen die ihr habt zum Islamismus oder zum Islam, ich bin kein Islamkundiger. Es geht mir nicht um die Erklärung des Glaubens, des speziellen Glaubens. Es geht mir um die politische Bewegung, die sich auf diesen Glauben beruft. Wie möchtest du die Fragen gestellt haben? Können wir da zwischendurch oder möchtest du es am Ende? Wir können auch jetzt zum Beispiel nicht sammeln, was ihr für Fragen habt. Kann jemand das heißt sammeln? Ich meine, sammeln. Vorweg meine ich. Ansonsten aber kannst du nur, oder Fragen kannst du ja nur stellen, wenn die Information da ist, die ich mehr oder weniger zu der Frage anregt. Ja, klar, aber vielleicht bist du mit irgendwelchen Fragen hergekommen. Ja, okay, aber die eine Frage, die ich jetzt vielleicht am Anfang. Lass mich mal schnell sagen, ich stelle mir Fragen. Wer jetzt schon Fragen hat, sei es aufgrund meiner Einführung, da gab es ja einen kurzen Text, vorweg schon Fragen oder von vornherein die Fragen schon hatte, würde ich sagen, sammeln wir sie mal, vielleicht kann man sie zuordnen zu den einzelnen Thesen. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass man die Fragen an den Thesen entlang stellt. Das angesprochen wird, weil du gesagt hast, den gottlosen Sozialismus und noch gottlosere Kapitalismus. Genau, ja. Sind die jetzt ungläubig geworden? Wer? Die Islamisten, sage ich jetzt mal. Weil du sagst, die wurden, oder die hatten die Tendenz zu den gottlosen Richtungen der Sozialgesellschaften. Nein, es gab mal eine Zeit in den islamischen Ländern, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie bis zum Zweiten Weltkrieg waren sie zum großen Teil entweder in direkter kolonialer Abhängigkeit oder in indirekter, so irgendwelche eingesetzten Könige, aber de facto Kolonien. Und zwar nach dem Zusammenbruch oder nach der Auflösung des Islamischen, des Kalifats, was der türkische Sultan zugleich mitverwaltet hat, also nach der Auflösung des Osmanischen Reichs, sind die ganzen Provinzen des Osmanischen Reichs, die arabisch waren, also im Süden der heutigen Türkei, entweder halb unabhängig oder geworden oder Kolonien der Briten und der Franzosen. Und gegen die hat sich eine Bewegung entwickelt, oder zwei Bewegungen entwickelt. Die eine war die Muslimbruderschaft, die haben sich auf den Islam berufen als Reform, sagen wir mal, als Reform-Ideologie. Und die anderen haben sich auf den Sozialismus berufen, weil ja die Sowjetunion in den 20er Jahren dann Sozialismus aufgebaut hat. Und das hat den Völkern sehr imponiert. Das heißt, die haben den was damals im alten zaristischen Russland gemacht worden ist. Und dieses ist ihnen von dem Westen durch mehrere Kriege und durch Einsortierung in den Weltmarkt etwas verhagelt worden. Da ist nicht viel draus geworden aus dem Sozialismus. Ja gut, aber haben ihn aufgegeben? Die Regierungen haben ihn weitgehend aufgegeben. Selbst der arabische Ba'ath, das ist die Partei, die in Syrien regiert hat, oder regiert, da wo sie noch regiert, und unter dem Saddam im Irak, selbst die haben dann sehr viel mit Kapitalismus gewirtschaftet. Der Sozialismus war nur noch die schöne Soße, eigentlich ist alles fürs Volk. Sozial soll es halt sein. Insofern haben sie es aufgegeben und der islamische Glaube als Berufungsinstanz für Änderung der Verhältnisse, das ist dann das, was wir jetzt heute besprechen wollen. Okay. So, das wollte ich wissen. Jetzt würde ich sagen, wir machen es am besten so, dass wir die Thesen der Reihe nach durchlesen oder vorlesen, damit wir uns nochmal auf den beziehen, und viele haben ja auch noch mal richtig gelesen. Lies doch mal jemand die These 1. Es ist verfehlt, den Fundamentalismus des Islam auf eine besondere Eigenschaft dieser Religion zurückzuführen zu wollen und sich dazu in das Studium des Koran und der arabischen Geistesgeschichte zu stürzen. Für sich genommen ist jede Religion fundamentalistisch. Ein moralischer Wahn, der sehr apodiktisch von sich behauptet, theoretisch wahr und praktisch wirksam zu sein. Jede Religion aber lässt sich auch in so gut wie jede politische Herrschaft eingemeinden und sich zur moralischen, gut und böse sortierenden Instanz beliebiger gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse machen. In Sachen Verstandesverachtung, Größenwahn und Anpassungsfähigkeit bleiben sich die Weltreligionen nichts schuldig. Kurz gesagt, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Wie bitte? Die These, kurz gesagt, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ja, wenn er das akzeptiert, dass es so ist, dass der Fundamentalismus des Islam genauso ist wie das Christentum, dann wären wir einerseits fertig in dem Sinn, dass wir, sagen, dass wir dann hätten über der Überzeugung wären, ob man es christlich fundamentalistisch oder islamisch fundamentalistisch macht, ist kein großer Unterschied. Nur dann sind wir natürlich noch nicht, wenn wir der Meinung sein sollten, weiß ich nicht, Frage, dann gibt es immer noch die Meinung, deutschlandweit verbreitet, der Islam wäre schon irgendwie besonders affin zur Gewalt dann, oder zum Fanatismus. Dann wäre vielleicht auch das eine Argument nicht ganz falsch. Was ist denn eigentlich der Witz? Machen wir doch mal ein paar Gedanken noch dazu. Was ist denn eigentlich der Witz, wenn es da heißt, für sich genommen ist jede Religion fundamentalistisch ein moralischer Wahn, der sehr apodiktisch von sich behauptet, theoretisch wahr und praktisch wirksam zu sein? Apodiktisch heißt übrigens felsenfest und widerlegbar. Das kommt von diktieren, steckt da drin, das Wort diktieren, das kennt ihr ja. Und Apo heißt im Griechischen von oben runter, ne? Einfach so, von oben runter diktieren. Hey, was alles mal drin steckt, ist eben, dass es aber nicht von der Religion abhängig ist. Dass jede für sich beanstandet, die letztendliche Wahrheit über die Welt auszusagen und mit der praktischen Wirksamkeit, naja, dass man dem dann auch schlussendlich verpflichtet ist oder das dann schlussendlich auch durchsetzen will. Ja, wie kann man das sagen, wenn man zum Beispiel so ein Gebot, das wird hier indirekt zitiert, ich weiß nicht, wie weit ihr in eurer Kindheit religiös behandelt worden seid, um es mal so zu sagen. Also wenn du von mir aus gehst. In meiner Generation sind fast alle noch, lass mich immer wieder einen Satz ausreden und dann dürft ihr jederzeit reden, aber in die Sätze anderer reinzureden, macht die Sache universell. Nein, ich dachte, du bist fertig. Also ich habe echt gedacht. Heutzutage ist es so, dass die meisten nicht mehr so furchtbar viel mit Religion am Hut haben. Viele sind nicht getauft, haben die Religion so richtig besucht. Deswegen sind vielleicht manche Sachen nicht so einfach zu verstehen. Zum Beispiel hier dieser Satz, der heißt, dieser Gott ist in aller Regel ein eifersüchtiger Gott. Der Gläubige darf keine anderen Götter haben neben ihm. Das bezieht sich auf aufs erste Gebot des sogenannten 10-Gebote-Katalogs der Christen und der Juden. Im Islam gibt es ähnliche Sätze. Das heißt, ich bin der Herr dein Gott, der Herr dein Gott. Und Herr ist da nicht gemeint, wie heutzutage immer sagt, Herr Meier, Herr Müller, sonst wie. Das will ich gemeint, im klassischen Sinn, Herr ist derjenige, der oben ist, der Macht hat. Ich bin der Herr, also der über dir Macht hat, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nämlich den Anspruch von anderen Religionen, sie hätten auch einen Gott. Und jetzt ist der Witz eben der, dass die Religionen, jedenfalls diese, die sagen, sie haben bloß einen Gott, sagen, alle anderen lügen. Das ist das, was hier gemeint ist, der ist ein eifersüchtiger Gott. Also der ist schlimmer als der berühmte Liebhaber, der eine einzige Frau zum Lieben zwingt und wehe sie, spuckt woanders hin. Der ist nämlich der Meinung, dass alle Menschen auf die Arme stehen müssen, und zwar unverrückt. So, dieser Gott, der da geglaubt wird, ist natürlich kein echter Gott, eine echte Figur, sondern ist eine Figur, die geglaubt wird. Weil für den Menschen, der es dran glaubt, ist es wie, wenn es nicht wirklich gäbe. So, das ist der gewissermaßen der Punkt, und den haben die Christen und die Juden und die Muslime und alle sogenannten monotheistischen Religionen gemeinsam, auch polytheistische, da wird mal darauf in Bezug genommen, der Hinduismus oder der Shintoismus, haben keinen einzigen Gott, aber das System ihrer Vorstellungen wird genauso apodiktisch den anderen auferlegt. Ihr kennt sie aus Indien, hört man immer wieder mal, liest man immer wieder mal aus Pogromen, Muslime gegen Hindus und dann Hindus gegen Muslime, die sich wechselseitig ganze Stadtviertel anzünden und nur deswegen, weil die den falschen Glauben haben. Also die These ist, darin sind die Religionen im Großen und Ganzen gleich, dass sie erstens Ausschließlichkeitsanspruch haben, aber zweitens, nicht bloß das, sie bekennen sich nicht bloß zu einem Christen oder Muslime, bekennen sich nicht bloß zu einem vorgestellten obersten Gott, sie lassen sich auch von diesem Gott etwas sagen. Unter anderem, neben dem, dass sie zum Beispiel ihrer Frau treu sein sollen, ihre Eltern lieben und ehren und nicht töten sollen und alles mögliche andere, Eigentum achten, lassen sich von ihm auch noch was ganz anderes sagen, nämlich, ein jeder sei, so steht es in der Bibel drin, im Koran gibt es ähnliche Sätze, ein jeder sei seiner Obrigkeit untertan. Denn es ist keine Obrigkeit, außer die von Gott eingesetzt ist. Also selbst wenn die Obrigkeit nicht so ganz fromm ist, Gott hat sie eingesetzt und verlangt Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Das heißt, das Zweite von der Religion ist nicht bloß, da wird bloß nicht bloß ein Höchster hervorgestellt, vor dem er dann im Gebet oder im Kultus kniet und sich verbeugt und in seinem Leben nach möglichst seinen Vorschriften nachlebt, dieser Gott oder diese Religion verbündet sich meistens auch mit der wirklichen irdischen Herrschaft und lässt den Gläubigen sagen, ihr müsst nicht deswegen dem Staat gehorsam sein, weil er der Mächtigere ist, weil er mächtiger seid ihr. Das ist der eigentliche Grund, deswegen muss man mehr gehorsam sein. Nein, seid ihm gehorsam, weil ich Gottes will. So, das ist gewissermaßen die religiöse Form der Staatsbürger und der Erwerbung, der Knechtsgesinnung. Der Demokrat sagt, ich bin dem Staat gehorsam, weil er Rechtsstaat ist, also gewisse Prinzipien einhält. Der Christ sagt, ja, der Rechtsstaat hat auch seine Mucken und Nachteile, aber Gott befiehlt mir, sei dem Staat, wie er ist, gehorsam und dann bist du in Ordnung. Eine Religion hat, das ist eigentlich unser Hauptthema, zunächst mal eine Propaganda, sei dem Staat gehorsam und untertan, dem du angehörst. Das widerspricht doch aber erst einmal dem Thema, was wir heute behandeln. Also, weil islamische Fundamentalisten, das heißt zumindest dieses, ja, in Gegnerschaft zu dem etablierten Staat stehen. Und jetzt nicht unbedingt staatsfeindlich sind, weil die Bedürfnisinteressen sind ja selber wieder der Staat aufgebaut, also in dem Sinne ja nur eine gottgefällige Herrschaft einrichten wollen, aber zumindest mit der existierenden Herrschaft zur Rebellion gegen die aufrufen. Richtig. Und das hat es den Christentum auch schon gegeben. In der Bauernkriegszeit sind zum Beispiel die Bauern haben Aufstand gemacht, nicht bloß, weil sie gesagt haben, wir wollen den Zehnten mal zahlen, sondern wir sind alle vor Gott gleich und deswegen wollen wir unseren Fürsten nicht mehr untertan sein und sie uns stürzen. Oder die polnischen Katholiken haben den damaligen sozialistischen Staat im Namen der Jungfrau, also Mutter Gottes, Maria, gestürzt. Es gibt nicht bloß die islamischen Gläubigen, die manchmal unter bestimmten Bedingungen, und da müssen wir darüber reden, wo und wann das der Fall ist, das kommt in der These 2, gibt tatsächlich Bedingungen, unter denen Christen, islamische Menschen oder Juden ihren Gott, ja nicht ihrem Gott, sondern im Namen ihres Gottes, ihrem Staat, den Gehorsam aufkündigen. Aber vorher muss man vielleicht noch ein paar Punkte sagen, die in der Ausführung sind, also in der Erläuterung zur These 1. Der Gehorsam gegenüber Gott, der hat seine Tücken. Warum? Wenn es zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten. Wie kann man da eigentlich als Soldat Waffe in die Hand nehmen? Dafür gibt es ja Pazifisten. Was bitte? Pazifisten. Nein, dafür gibt es erstmal Pfarrer, Gelehrte, die erklären, warum dieser offensichtliche Widerspruch keiner ist. Das ist der Witz. Die Pazifisten gibt es in manchen Staaten, die sind lizenziert, diesen Glauben, den sie haben, so weit sogar gehorsam zu sein, dass sie das Gebot des Staates, du musst Soldat machen bei der Wehrpflicht vor dem Krieg, widersprechen. Das ist aber die Ausnahme gewesen bis in die jüngste Zeit. Das ist die Minderheit, ja. Genau. Die meisten Staaten haben da nicht keine Rücksicht drauf genommen, auch unser Staat, die Vorgänger der Bundesrepublik Deutschland, haben auch keine Rücksicht drauf genommen. Die haben gesagt, selbstverständlich hat der Bürger dem Staat gehorsam zu sein. Und die Pfarrer haben erklärt, dass es sowas gibt wie gerechte Kriege und ungerechte Kriege. Die gerechten Kriege, da hat der Christ mitzumachen. Die ungerechten Kriege, so darf er sich weigern. Brauchen wir nicht weiter zu vertiefen, aber das sieht man, da braucht man Experten. Das kann der einzelne Gläubige aus seinem Glauben kann entscheiden, wann der Krieg gerecht oder ungerecht ist. Überhaupt die Idee von gerechten und ungerechten Krieg kann er sich gar nicht vorstellen. Da braucht es Experten, die abstrakten Sätze der Bibel oder des Koran anwenden auf die jeweilige Zeit und auf die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse. Und sagen, gottgefällig ist es durchaus, als Soldat andere zu töten, wenn es ein gerechter Krieg ist. Im Gegenteil ist es sogar eher eine Sünde, im Mittelalter war es ganz explizit eine Sünde, den Kriegsdienst für den gerechten Krieg zu verweigern. Und bei den islamischen Fundamentalisten gibt es auch Pfaffen, also Mullahs, die genau das dann sagen, wer sich dem heiligen Krieg verweigert, ist unheilig, ist des Teufels. Wie gesagt, warum kann es der einzelne Gläubige nicht entscheiden? Wie jetzt die jeweilige Auslegung der Bibel oder des Koran oder des Alten Testaments für die Juden, haben wir bloß den Teil der Bibel, man kann es eigentlich ein normaler Gläubiger für sich entscheiden. Geht das im Protestantismus nicht so? Also zumindest ganz. Auch der Protestantismus hat Gelehrte, die erklären, was biblisch ist und was nicht biblisch ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und der einzelne Christ kann dann zwar sagen, mein Gewissen verbietet es mir, aber er kriegt in seiner Kirche keine Unterstützung für den Standpunkt. Ja, mir scheint es ja gerade schwierig zu sein, das jenseits von der politischen Herrschaft zu entscheiden, weil sozusagen, wenn es so eine, also wenn man in Deutschland lebt und in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt ist und abgeschafft ist und es hier eine Berufsarmee gibt und man hier in der evangelischen Kirche ist und man sagt, steht in der Bibel nicht, man soll niemanden umbringen, dann wird dir da auch niemand groß widersprechen oder dir irgendwas versuchen, andere zu erzählen. Da wird halt gesagt, naja, keine Ahnung, muss man halt dann individuell mit dem Gewissen entscheiden. Das ist dann halt so die Form des Protestantismus, wie er heute aussieht. Jeder hat seine Bindung direkt zu Gott und muss das dann selber direkt vor Gott verantworten und geht dann ab und zu in diese blöde Gemeinde rein. Und dass natürlich unter anderen politischen Umständen auch der Protestantismus oder die katholische Kirche oder sonst wer natürlich ihre Gelehrten hat, die den Leuten erzählen, dass sie zur Waffe zu greifen haben, das wollte ich nicht in Abrede stellen. Aber ist das tatsächlich nicht also abhängig von der politischen Herrschaft, in der so eine Religion stattfindet, dass so eine Religion ausgeübt wird? Ob das den Individuen überlassen wird oder... Ja, dem Staat gegenüber, wie die Kirche sich dazu stellt, ist eine zweite Sache. Dem Staat gegenüber hast du recht. Es gibt Staaten, die respektieren das religiöse Gewissen. Und man kann natürlich ganz allgemein sagen, solange es die Ausnahme bleibt. Wenn ein Volk sich mehrheitlich dagegen sperren würde, oder in großen relevanten Ausmaß dagegen sperren würde, oder wenn der Staat zum Beispiel wieder faschistische, nationalsozialistische Staat in Deutschland vorhat, die ganze Welt zu beglücken mit dem deutschen Wesen, dann würde er sagen, da gibt es keine Ausnahme. Klar, aber es gibt auch Staaten, die in Kriegszuständen sind. Also Ausnahme ist sicher richtig, aber kann ja durchaus größere Ausnahmen geben. Also ich muss an Israel denken, wo die orthodoxen Juden nicht dazu verpflichtet werden, Kriegsdienst zu leisten, die immerhin zwischen 15-20% der israelischen Bevölkerung ausmachen, also kein Pappenstiel. So ist es. Dann hat er in der israelischen Staat akzeptiert es aus Gründen, die Menschen weiter verfolgen müssen. Ja, aber es ist der Staat, der entscheidet darüber, wann die Auslegung der Pfaffen oder der Gläubigen, sie seien Ausnahmejuden oder Ausnahmechristen, deswegen berechtigt kein Kriegsdienst zu leisten, man ist akzeptierbar nicht. Das heißt, die Hierarchie die in der diesseitigen Welt ist eindeutig geregelt. Der Staat erteilt die Lizenz, welche Religion, was die Religion machen darf, wie sie ihre Leute, dass ihre Leute agieren darf nach ihrem heiligen Buch. Und was das praktisch bedeutet, entscheidet er. Ich habe das nicht verstanden, was der Staat bestimmt gegenüber den religiösen Gemeinschaften, wie die ihren Glauben auslegen oder wie sie das predigen. Ja, du weißt doch, wie das bei uns geregelt ist. Wir haben doch in Deutschland und in anderen Staaten ist es anders geregelt oder etwas anders geregelt, aber im Prinzip genauso. Wir haben doch in Deutschland einen Religionsunterricht in der Schule. Ja. Dieser Religionsunterricht in der Schule verdankt sich einem Kampf. Der vorbürgerliche, die vorbürgerlichen Staaten, und die war ja noch... hat ja noch im Namen der Religion, der Kirche, des lieben Gottes, also Gottes Gnadentum, war damals immer die Rede, ich sowieso von Gottes Gnaden König, Kaiser von Deutschland, die haben im Namen Gottes regiert. Und da hat sich der Staat irgendwann mal säkularisiert und gesagt, wir machen nicht mehr evangelisch, katholisch, muslimisch, sondern wir machen unseren Kapitalismus samt Demokratie oder Monarchie, wenn es monarchisch war. Weil wir gestatten der Kirche nicht mehr, mittelalterliche Vorstellungen zu vertreten über Moral, über Gehorsam gegenüber dem Staat und Sittlichkeit. Es gab in Deutschland und auch in fast allen anderen Ländern etwas, was in Deutschland einen Namen Kulturkampf hatte. Das heißt, der Staat hat nach 1871 im Kaiserreich entschieden, die Kirchen dürfen keinen privaten Religionsunterricht mehr machen. Die dürfen keine Ehe mehr schließen. Das ist künftig Sache des Staats, beides. Und der Staat lässt Lehrer Theologie studieren und er legt den Lehrplan fest, was dort gelernt wird. Oder wann war das 1870? Da hat sich die katholische Kirche, auch Teile der Protestanten, strikt dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, wir sind auch dem lieben Gott verantwortlich. Und der Staat sagt, mag schon sein, im Jenseits, in diesem Leben seid ihr uns verantwortlich. hat Bischöfe, Erzbischöfe, katholische eingesperrt, bis sie endlich unterschrieben haben. Die mussten dann alle katholischen Pfarrer und Bischöfe, der evangelischen Pfarrer, mussten bei Amtsantritt unterschreiben, dass sie die Gesetze des Staates für höher halten, einschätzen, als die Gebote der Kirche. Es war also eine gewaltsame Durchsetzung, Stutzung der Kirche unter die Bedürfnisse des modernen Staats. Jetzt wollen wir aber das nicht weiter vertiefen. Heute wollen wir mehr darüber, woher gibt es denn das, dass dann im Namen der Kirche und der Religion, die ja normalerweise Unterwerfung, Gehorsam gegenüber König oder der Demokratie gebietet. Wie gibt es denn, dass von da aus Widerstand entsteht, der sich dann eben den Namen angefangen hat, islamischer Fundamentalismus? Lassen wir mal soweit die erste These stehen, da können wir noch alles Mögliche dazu sagen. Entscheidend ist vor allem, dass die Existenz der Pfarrer und ihrer ganzen Auslegerei ist ein Indiz dafür, dass alles das, was in der Religion an abstrakten Geboten drinsteht, immer noch runtergebrochen werden muss auf die modernen Verhältnisse. Der Dr. Martin Luther hat einfach noch keine Ahnung gehabt, was heute noch alles geht. Und der Mohammed, in solchen Staaten, wo Islam die vorliegende Religion ist, hat schlicht und einfach keine Ahnung gehabt, dass eines Tages Automobile gibt und dass Automobile sowohl von Männern als auch von Frauen fahren werden können. Deswegen gibt es da eben Pfaffen und ein ganzes Königreich, wo die Pfaffen die Vollmacht bekommen, den Frauen das zu verbieten. Es muss auch entschieden werden. Man war auch bei uns eine Zeit lang unschicklich und den Frauen nicht gestattet, in die Uni zu gehen. Das war nicht der Frau, wie sie im christlich-sittlichen Weltbild und Menschenbild festgelegt war. Mutter, Gebärerin, für zu Hause, für die Kinder da. Da passt sich dazu, dass sie abstrakt Wissenschaft treibt. Das war auch bei uns mal so. Das hat sich aber aufgelöst, der moderne Staat aufgelöst. Deswegen ist dafür, wir machen jetzt den Punkt 2 ihrer Lesung. Es sei denn, ihr habt da noch Fragen zu dem, was ich zur Ausführung gesagt habe. Die Politisierung des Islams entspricht nicht einer besonderen, von der Privatreligion des Westens verschiedenen Rolle der Religion in arabischen und nahöstlichen Staaten. Hier, wie dort, ist die Religion mindestens eine, oft die gültige Interpretation von Rechten und Pflichten. Die bestallten Unter- und Oberhirten beurteilen die Gottgefälligkeit des Handelns von Herr und Knecht. Sie wissen sich als die Agenten der ideellen Gemeinschaft, die der Wirklichen ihr Recht zuweist. Sie dirigieren die Volksmoral und organisieren den jeweiligen lokalen Patriotismus. Die weltlichen Herren wissen in aller Regel die Macht der geistlichen Herren zu schätzen und organisieren im Okzident wie im Orient eine wunderbare Symbiose von geistlicher und westlicher Macht. Beide nützen sich, indem sie der anderen dienen. Symbiose, bekannt. Das heißt, zwei Kräfte, die zusammen leben, zusammen wirken. Syn heißt immer zusammen, in griechischen Fremdwörtern. Und Bio geht ja aus dem Bio-Leben, das heißt Leben, Zusammenleben. Wenn zwei unterschiedliche Strukturen oder Mächte oder auch im Tierreich gibt es Tiere, zusammenleben und sich nicht wechselseitig schädigen, wie der Parasit, sondern wechselseitig nutzen. Das ist Symbiose. Ja, gibt es dazu Fragen? Also, dass die sich wechselseitig nützen, worin nützen sich die beiden Abteilungen, welche Gewalt, also der Staatsgewalt und religiöse Hierarchie, sodass man sagen kann, ist es eine Symbiose, ein Zusammenleben zum wechselseitigen Nutzen. Das ist jetzt was, wo man, glaube ich, kannte, die unsere gehabt haben muss. Das kann man sich auch mal überlegen. Ihr kennt doch zum Beispiel die Kirchensteuer in Deutschland. In anderen Ländern gibt es keine Kirchensteuer, dafür ist dann der Beitrag zum jeweiligen Glaubensverein von der Steuer freigestellt oder steuermindernd ansetzbar. bei uns wird es vom Staat direkt eingezogen. Das wäre zum Beispiel eine echte Symbiose, dass die Kirche Geld hat, da braucht sie keine eigene Mittel, keine eigene Zahlstellen. Das gibt es ja alles schon beim Staat. Das wird einfach zusammen mit der mit den normalen Steuern eingezogen vom Finanzamt. Also die materielle Existenz der Kirche lebt von der Staatsgewalt, die ihr Geld abzwackt von den Konten der Bürger, so wie es das Geld für sich abzwackt, so auch für die Kirche. Und die Kirche, was liefert die dafür? Zum Wechselzeichen nutzen. Ja gut, aber auch nicht von allen, oder? Weil von mir sind sie nichts ab. Ja, eben, wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, wirst du wieder nicht abgezogen. Aber wenn du Mitglied bist, oder wenn du getauft bist, klar, wenn du eingetreten bist, dann nicht. Aber da brauchen wir dann nicht drüber reden. Von denen, die in der Kirche sind, wird automatisch, und zwar pflichtgemäß, genau, Geld eingezogen. Jetzt kann ich aber auch sagen, wir brauchen uns auch gar nicht so viel zu vertiefen, genau, in die deutsche Besonderheit. Weil es gibt halt Staaten wie USA oder Frankreich, da gibt es keine Kirchensteuer. Aber der Staat weiß auch, dass die Kirche was ihm Gutes, offenbar was Gutes tut. Deswegen stellt er die Kirchen Mitgliedsbeiträge oder Spendenbeiträge steuerlich begünstigt. Subventioniert also die Kirche indirekt. Okay. Im Sinne des Staates sind die jeweiligen moralischen Maßstäbe, die einem in der Kirche gepredigt werden, die angelegt werden. Also da hat es ja vorhin schon ein paar kurz angesprochen. Sowas wie die Heiligkeit des Eigentums, also du sollst nicht stehlen. Sowas wie gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also sozusagen die Unterwerfung unter die Herrschaft als sittlicher Auftrag eines guten Christenmenschen. Davon profitiert ein Staat jetzt mal. Aber das hast du auch bei GEW. Also es ist der Schutz des Eigentums, auch ohne Kirche, beim Gesetz geregelt. Das ist klar, also sozusagen, es ist nicht so, dass du eine Religion brauchst oder so, um ein sittlicher Bürger zu sein. Merkt man ja daran, dass die ganzen Atheisten ja irgendwie auch nicht schlauer sind, was den Staat angeht. Also das wäre nicht die Behauptung, sondern der Nutze ist natürlich, wenn es schon so eine Instanz gibt, wo ein paar Millionen Leute davon überzeugt sind, dass die mehr oder minder die letzte Wahrheit über Leben und Tod verbreiten, wenn die ein paar Millionen auch dann noch einen Moralkodex bekommen, der wunderbar mit dem Staatlichen übereinstimmt, dann ist das in Dienstleistung am Staat keine notwendige im Sinne von, dass Atheisten sich daran nicht halten würden. Sagt man ja, keine Ahnung, gibt es auch Staatwesen, die größtenteils atheistisch waren, also russische Staatswesen zum Beispiel, waren deswegen nicht in Stellung. Aber okay, das ist ein anderes Ding. Das ist ein anderes Ding, das stimmt. Der Punkt ist doch der, natürlich wirkt das Eigentumsgebot letztlich über die Staatsgewalt, die einen dann einsperrt, wenn man erwischt wird beim Stehlen oder beim Rauben. Andererseits, der Kapitalismus funktioniert nicht. Wenn die Leute nur aus Angst erwischt zu werden, die Gesetze einhalten. Der Kapitalismus braucht moralische Bürger. Bürger, die wissen, für die Ordnung schlechthin, für Kapitalisten, damit Menschen mit Menschen zusammenleben, braucht es die Tugend, nämlich sich zurückzunehmen bei seiner Interessensverfolgung. Schranken einzuhalten, die nötig sind, so die Vorstellung, damit Arm und Reich nicht Wechselzeichen massakrieren, sondern irgendwie halbwegs gedeiht, der eine bleibt zwar reich, der andere bleibt arm, aber kann nicht das Leben davon und so weiter. Also alle müssen sich nach den Gesetzen, die der Staat erlassen hat, einschränken beim Verfolgen ihres Nutzens. Und das muss bei den Leuten in den Leuten drin hocken. Dass wenn immer bloß ein Polizist neben ihnen herlaufen müsste, würde Kapitalismus nicht funktionieren. Das merkt man dann, wenn man ein moralischer Mensch ist, merkt man dann, wenn man sich mal gelegentlich dazu entschließt, zu stehlen. Dann bummert aber das Herz schon ganz schön, nicht bloß wegen erwischt zu werden, weil man auch oft der Normalmensch die Moral so in sich drin hat, dass ihn ein Gewissen schlägt. Er kriegt ja schlechtes Gewissen bei dem, was er macht. Wenn er erwischt wird und vor Gericht kommt, dann bekennt er sich schuldig, dass er was gemacht hat, was ihm eigentlich nicht gehört. Diese Stellung, zu wissen, was ein anständiger Mensch machen muss oder sollte, natürlich auch manchmal übertrieben wird, ganz sicher. Das brauchst du als Grundtugend, sonst läuft Kapitalismus nicht. Wenn die alle bloß mit dem Bajonett im Buckel gehorsam wären, im Rücken gehorsam wären, wäre ja sofort die Frage, und warum gibt es da welche, die das Bajonett im Rücken halten und dann mit denen gemeinsame Sachen machen beim Stehlen und Rauben. Diese moralische Einstellung, da leistet die Religion sehr viel nützlichen Dienst. die Kinder, die in die Schule kommen oder im Kindergarten, werden belabert mit mythisch aufgeladenen Geschichten, in denen dem Kind beigebracht wird, du musst, wenn du ein anständiger Mensch sein willst, dann musst du dich an gewisse Schranken halten. Und zwar, wo es die Religion macht, über Religion. Das hat der liebe Herr gesagt und wird bebildert. Ich sage, wer von euch diese Erziehung nicht genossen hat, kann sich das wenig vorstellen drüber. Aber alle Kinder, die christlich aufwachsen, die werden natürlich dann über solche Mythen von der Kirche und von den Eltern, die, sofern die daran glauben, eingewiesen. Und dann tun sie alles das, sagt man auch dem Kind, wenn das Kind ja, und wenn ich dann die Uhr da glaube, dann sagt die Mutter, aber da schaut der Herrgott immer zu. Der sieht alles. Pass auf! Der Uhrmacher oder der Ladenbesitzer kann es vielleicht übersehen. Aber der liebe Gott schaut zu. Und was ist das, was kommt da raus? Was ist der Lohn davon, wenn er illegal, also unanständig ist? Wenn er anständig ist, im christlichen Glauben ewiges Leben, bei den Islamen ähnlich. Wer aber sündig ist und ohne Vergebung der Sünden gestorben ist, Hölle, Hölle, Hölle, bis in alle Ewigkeit. Also das wird gewissermaßen ein der kapitalistische Gedanke. Für alles, was man tut, braucht man doch ein Geld. Auch dem passt sich die Kirche an, aber das Entgelt ist ein jenseitiges, ein eingebildetes, ein vorgestelltes. Entweder das Entgelt Strafe in der Hölle oder das Entgelt Wonnen im Paradies. Und diese Leistung, das will mehr, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr, diese Leistung, dann geht es ja in der Schule weiter, wenn man Religionsrecht hat, dann die Kinder allmählich größer, wenn verständiger, dann wird ihnen Religionsrecht beigebracht, was Moral, warum Moral gut ist, teilweise religiös begründet, teilweise auch bloß säkular, wenn man sie abmeldet im Ethikunterricht, der dann verpflichtet ist, dann lernt man es halt moralisch, abstrakt moralisch, ethisch. Für diese Leistung, die die Kirche da erbringt, kriegt sie gewissermaßen Geld einsammelt. Die zweite Leistung ist auch allgemein bekannt, die große Leistung, die Kirche bringt. Große Teile des Sozial-, der Armutsverwaltung, der Armutsfürsorge ist vor allem am Anfang des Kapitalismus fast exklusiv von den Kirchen organisiert worden. Heutzutage macht auch der Staat sehr viel und auch nichtkirchliche Arbeiterorganisationen, zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt zum Beispiel, also nichtkirchliche Wohlfahrtsvereine gibt es. Aber auch die kriegen dann ähnlich wie die Kirchen Steuerbegünstigung hier die Beiträge, die sie einheben. Mit anderen Worten, die Symbiose heißt, die Kirche liefert brave, moralisch aufgeladene junge Staatsbürger und betreut die alten Staatsbürger bei ihren Nöten und Sorgen und Schwierigkeiten im Alltagsleben, die ja auch nicht ganz so einfach sind. Da gibt es viele Enttäuschungen und der Pfarrer spendet Trost. Und der Staat dotiert die Kirchen für diese Leistung, indem er ihnen Geld zuschanzt und zugleich Agitationsfelder in der Schule und im Fernsehen und im Radio, ja, auch nicht zu verachten. In den Medien. Dann gibt es am Kirchentag, demnächst nehmen wir in Stuttgart, die öffentliche Gewalt stellt alle möglichen Fazilitäten zur Verfügung, damit er gut läuft. Auch nicht ganz billig und nicht alles von der Kirche bezahlt. Also das wäre der Punkt 2, ist eine Symbiose. Vielleicht noch ein Punkt, der in dem Punkt 1 und 2 drin liegt, auch diese Geschichte mit dem, ich gehorche nicht der Übermacht des Herrschers, sondern ich gehorche Gott, dem er sagt, ich muss dem Herrscher dienen. Da gibt es eine gute, eine wunderbare religiöse Vorstellung. Was sagt zum Beispiel Luther, das war mal ein Reformator, der die Kirche, die katholische Kirche kritisiert hat, dass sie das vergessen hat. Alle Menschen sind vor Gott gleich, hat er gelehrt. Die katholische Kirche, bei der war es allmählich so, das hat eigentlich schon Jesus Christus in der Bibel gesagt, aber die haben es allmählich durch den Feudalismus überwachsen lassen. Der Bischof und der Pfarrer und der Erzbischof, zumal und der Papst, die waren Ausnahmemenschen. Dann hat Luther gesagt, ist doch nicht wahr. Jesus Christus sagt, jeder Mensch ist vor Gott gleich. Müsst ihr euch vorstellen, mitten im Feudalismus sagt er das und die Bauern sagen, stimmt. Vor Gott gleich, also auch vor den Menschen gleich und bauen Aufstand. Die legitimieren ihren Aufstand mit dieser Vorstellung. Sagt der Luther, nichts, da ist sowas nicht gemeint. Sondern, ihr seid vor Gott arme Sünder und euer Fürst genauso armer Sünder. Und der Staat, der Gott, liebe Gott, macht es wieder Staat. Der hat das Gewaltmonopol. Im Jenseits zieht er die Fürsten vor zur Verantwortung und euch. Wenn die Fürsten vor in ihrem Fürstenamt gesündigt haben. Hölle. Wenn ihr in eurem Alltagsleben bei der Arbeit oder sonst wo gesündigt habt, Hölle. Wenn der Fürst ein guter Fürst war, das Gebote Gottes eingehalten hat, und wenn du bei deiner Arbeit ehrlich warst, Himmel. Wenn jetzt schon das heißt also, die Form war die, oder ist die, der, die Kirche sagt nicht, Gleichheit heißt Gleichheit der Menschen, hier und jetzt. Sondern Gleichheit heißt Gleichheit vor Gott, und das entscheidet Gott, wann das dann vollzogen wird. Aber wenn wir jetzt über, das, was hast du aufgemacht, das wollte ich nur kurz anhängen, bevor du sagst, jetzt gehe ich über was anderes. Als das, was heute Thema ist. Hätte ich das gesagt? Ich habe einen guten Grund, das jetzt hier zu bringen, weil es ist Übergang zum Politischen. Man findet für alles gute Gründe. Ich wollte auch nur auf einen Punkt hinaus. Und zwar, wenn du jetzt sagst, die Aufgabe der Religion oder so, dann bringst du Luther als Beispiel. Ja, Luther hat ja diese schöne Schrift dann da verfasst, wieder die Rotten und Horden zu Wittenberg, wo er das dann eben gerade stellt und dann ja auch sagt, sozusagen, die sollen alle totgeschlagen werden, wieder Aufstände machen. Das wäre sozusagen auch die einzige Möglichkeit, deren Seelen noch zu retten. Daran kann man das tatsächlich relativ gut illustrieren, was in den Thesen ist. Aber darin erschöpft sich die Rolle der Religion ja nicht in diesen Bauernkriegen, weil es gibt auch die andere Seite, es gibt auch Thomas Münzer, der dieses Gleichheitsgebot tatsächlich im Hier und Jetzt dann für die Leute einfordert. Und der ja auch mit einer der Anführer ist dieser Bauernhorden. Weil die sind ja selber sozusagen, sind ja auch alles überzeugte Christen. Also die ziehen aus dieser religiösen Vorstellung ja überhaupt sozusagen ihre Legitimation für den Aufstand, den sie da betreiben. Also in diesen 10 Thesen, die da verbreiten, sozusagen, die sind ja nicht wieder die Bibel oder so, sondern jeder einzelne Punkt wird mit der Bibel begründet. Und warum sozusagen die Leute gleich zu sein haben. Und auch diese Kommunen, die dann da aufgebaut werden, also diese frühkommunistischen Gemeinden, wie es genannt wird, orientieren sich am Christentum. Also zumindest erscheint es mir da, scheint diese Religion eine recht dehnbare Sache zu sein. Also das sozusagen, wie die momentan auftritt und wie das ist, dieses Knechtsbewusstsein ist, will ich überhaupt nicht leugnen. Aber es scheint diese andere Seite zumindest zu geben. Vielleicht das Missverständnis, ich weiß es nicht. Ja, das ist schon gut auf dem Weg. Nein, ich meine, es gibt ja noch mehr historisch, nennen wir die Bauernkriege. Also das geht ja sozusagen ein bisschen die Moderne. Also dann kann man sich südamerikanische Befreiungstheologen angucken. Bei den Zapatisten zum Beispiel, relativ aktuell, die haben wahnsinnig viel Verknüpfung mit der katholischen Kirche da in Mexiko, die unterstützen, da gibt es Geldflüsse und so weiter. Also sagen, das ist ja immer eine recht verrückte Rolle. Also die katholische Kirche in Mexiko ist total staatstragend, sonst gäbe es die da auch nicht. Und auf der anderen Seite sozusagen gibt es gleichzeitig eine ganze Anzahl katholischer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich kenne mich da mit der Religion auch gar nicht aus, diese Zöden, das heißt nicht, also diese katholischen Gemeinden auf jeden Fall, die Aufständischen unterstützen. Ja, das ist die These 3. Die Religion kann auch im Namen Gottes zum Ungehorsam aufrufen. Dann lese ich da mal die These 3 vor, oder? Thomas Münzer, den du ja erwähnst, der sagt zu Luther, du hast doch gesagt, alle sind vor Gott gleich. Sagt Luther, ja, vor Gott, aber nicht im Diesseits. Und er sagt, ja, nein, ich sehe es aber anders. Und legt das aus von, wie er die Bibel liest, ist insofern erstmal auch einer der Experten, der war ja auch Pfarrer, auch einer der Experten. Und das ist an dem Punkt, die Auslegung von Luther und die Auslegung von Münzer, wer entscheidet die Richtigkeit letztlich? Die Gewehre. Die Gewalt. Ja. Aber ich weiß nicht, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass man natürlich, weil religiöse Regeln wie sind, weil die Bücher, die da geschrieben sind, jetzt nicht für eine konkrete Anwendung vorgesehen, überhaupt nur anwendbar sind heutzutage im Grunde jegliche politische Position religiös begründet werden kann. Wie zum Beispiel in Südamerika ist ja eigentlich vollkommen klar, dass innerhalb von einer Gesellschaft, wo tatsächlich der Großteil der Bevölkerung absolut religiös ist, aber trotzdem ist soziale Kämpfe eher existieren, dass sich dadurch auch eine gewisse, sozusagen zwei Kirchen entwickeln. Wo es zwei politische gespaltene Lager gibt, es auch zwei verschiedene kirchliche Auslegungen gibt, die gegeneinander gerichtet sind. Aber jetzt ist doch der Punkt, den wir erstmal klären müssen, bevor wir darüber streiten, ob die Religion da auch so der Fundament der Revolution sein kann. Von welchem Standpunkt aus wird eigentlich dann da Kritik am Staat geäußert? Ja? Das ist ja nicht, dass ich zum Beispiel der Marx sagt, das ist Ausbeutung, die kürze ich nicht. oder jedenfalls alle diejenigen, die unter ihr Leiden haben, gute Gründe, sie abzuschaffen, sondern die haben eine andere Kritik und die wollen wir mal uns vornehmen, was ist die Kritik der Religion an Herrschaft, wenn sie gegen die Herrschaft anstinkt. Vielleicht nur kurz zu dem Ersten, was du gesagt hast, das war These 1, da warst du noch nicht da. Also, dass die Religion sozusagen Experten braucht, die sie auslegen, das haben wir jetzt erst in These besprochen. Wollte ich nur sagen, kein Dissens. Ich lese mal die These 3, wenn wir das, wir sagen, dass wir da schon drüber geredet haben. Die Religion ist für alles zuständig, sie kritisiert viel, eben weil sie legitimiert. Für ihre Ermahnungen fordert sie Gehör, um sich damit durchzusetzen, dass sie nicht konfliktscheu sein. Zum Gegner der Staatsmacht aber wird die Religion, wenn sie sich, das heißt ihre Rolle als Organisator der ideellen Volksgemeinschaft, gefährdet sieht. Und deshalb die sittliche Gemeinschaft selbst, auf die sie das nationale Zusammenleben gegründet wählt. In diesem Fall beharren Gottesmänner darauf, selbst die wahren Repräsentanten des Volkes zu sein und bezichtigen die Regierung nicht nur der Sünde wider den Allerhöchsten, sondern des Volks- und Landesverrats. Mit ihren gottlosen Orientierungen an volksfremden Werten schwächen die politischen Eliten die sittliche Gemeinschaft, untergraben die nationale Identität und liefern die Heimat einem feindlichen Ausland aus. Also was ist der Einspruch der Religion, wenn sie an Macht an die weltliche Herrschaft, was ist der Einspruch der Religion? Und wann wird sie aktiv? Es wird jetzt hier, am gegenwärtigen Beispiel des islamischen Fundamentalismus gemacht. Man kann es aber auch machen an den früheren Sachen. Machen wir es lieber jetzt am islamischen Fundamentalismus, weil es das Gegenwärtige ist. Es gibt zurzeit kaum Christen, die einen Aufstand predigen. Was ist deren Einwand? Und das sind in der Ausführung zwei Beispiele aus der damaligen Zeit, Iran und Algerien. Die kann man aber jetzt auch modernisieren. Was gegenwärtig ist in den Nullerjahren, beziehungsweise gegenwärtig Einserjahren. Was ist denn eigentlich, nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Mali, könnt ihr euch noch erinnern, das war letztes Jahr. Plötzlich rumpelt eine Kaida des Maghreb los, erobert den ganzen Norden und will dann vom Norden aus den Süden erobern, des Landes. Im Namen Allahs. Was wirft sie den im Süden angesiedelten, der im Süden angesiedelten Regierung vor? Also Mali ist ja überwiegend muslimisch, zumindest nominell muslimisches Land, schwarzafrikanisch, also gleich südlich der Sahara. Was kritisiert sie an dem deutlichen Regime, oder hat sie kritisiert? Hier im Norden gibt es zum Beispiel Uran und im Süden gibt es Gold und weiß ich was für Bodenschätze. Ihr verkauft den Westen billig die Rohstoffe unseres Landes, finanziert damit ein Luxusleben und das Volk geht für die Hunde. Was ist der Sachverhalt, der faktische Sachverhalt? Das Volk geht für 100 Jahre. Aber warum? Die religiöse Fassung ist, weil die Herrschaftsschicht abgefallen ist vom Glauben, westlichen Luxus nachjagt, verhögert sie Rohstoffe, sammelt dann die Tantiemen oder die Royalties, die den Herrschern zustehen, ein, finanziert damit Paläste und Luxusleben und das Volk geht für die Hunde. Das ist die religiöse Fassung, weil sie abgefallen sind vom Glauben, weil sie gewissermaßen das Volk verraten an die ungläubigen Ausländer. Was ist das, der politökonomische Wahrheit? Das ist ein Land, wo es tatsächlich Uran gibt und Gold. Das wird tatsächlich verkauft am Weltmarkt. Und für die Förderung dieser Rohstoffe braucht das Volk nicht. Das ist nicht wie bei uns, dass dann, 80% des Volks oder 80% des aktiven Volks in die Fabrik geht und in Büros, also genutzt wird für Reichtumsproduktion, sondern für die entscheidende Reichtumsproduktion, die dort was einbringen, nämlich Rohstoffe fördern, braucht man eine winzig kleine Minderheit im Volk, die immer beteiligt wird an den Ergebnissen dieser Bezahlung der Reichtümer. Und der Rest des Volkes ist wirklich nutzlos, unbrauchbar. Vermehrt sich, kann vom Land immer schlechter leben, aufgrund der Vertrocknung der Wüste, der Steppe, kann immer schlechter leben, aufgrund des Niedergangs von allmählichen staatlichen Leistungen, die Kolonialmächte noch eingerichtet haben, aber der gegenwärtige Staat immer weniger in der Lage ist und willens ist, es zu finanzieren, weil, jetzt die moralische Fassung, die religiöse Fassung, weil der Staat sündig ist, sein Volk vergisst, Wahrheit, weil diese Royalties, weil diese Abgaben an den Staat gar nicht dafür bestimmt sind, einen Sozialstaat aufzubauen, geschweige denn Industrialisierung zu finanzieren können. Wir interpretieren also die Art und Weise, wie so ein Land wie Mali oder in den anderen arabischen Ländern früher, also in arabischen Ländern, im Irak und so weiter, in den 20er Jahren, in den früheren Zeiten, wo dann die Muslimbrüder oder die Sozialisten groß geworden sind, mit den zwei konkurrierenden Ideologien, die interpretieren die Lage, in der das Land eingeordnet ist, in den Weltmarkt, als, wer ist doch schuld dran, der Unglaube unserer Herrschenden. So, ja, und warum sind denn nun die Herrschenden herrschend? Dazu braucht sie ja Volk, was ihnen gehorsam ist. Einerseits Gewalt, aber andererseits, das Volk ist ja selber scharf auf das sündige Leben. Ein Teil des Volkes geht ja auf gar nichts anderes, zieht in die Stadt um dann möglichst teilzuhaben an den Brosamen und an dem, was abfällt von dem Tisch der Herren. Gibt die alte Sippe und die alte Treue zur Frau und so weiter auf, säkularisiert sich, verwestlicht, will Konsum haben statt frommes Leben. Also der Islamismus, der Fundamentalismus, besser gesagt, geht nicht bloß los auf die Herrschenden, erklärt sich das Elend des Volks falsch. Der bemerkt natürlich auch, dass es voll scharf ist auf die Reichtümer, die es geben könnte, von denen es ausgeschlossen ist, und geißelt auch noch das Volk, die Teile des Volks, die scharf drauf sind, als ihr seid scharf auf Sünde. Deswegen hat der islamische Fundamentalismus immer zwei Feinde. Einerseits die Regierung, quasi als Statthalter der sündigen Ausbeutung durch die gottlosen imperialistischen Mächte. Und zweitens, ein Teil des eigenen Volks. Weil es aber nicht so leicht unterscheidbar ist, wer der Teil des Volks ist, der gut lebt und der moralisch gut lebt, meine ich jetzt, nicht gut lebt im Sinne materiell, der moralisch gut lebt und der Teil des Volks, der in Wahrheit giert nach dem sündigen Leben. Deswegen wird dem Volk verordnet, zurück zu den alten Sitten. Und weil das beste Argument zu den alten Sitten nicht ist, sei mal sittlich, sondern was ist das beste Argument, zu den alten Sitten zurückzukehren? Gewalt. Auch da ist wieder die Gewalt entscheidend. Deswegen treten islamistische Bewegungen, fundamentalistische Bewegungen so auf, dass sie nicht bloß Selbstmordattentate begehen gegen die Herrschaftszentralen, gegen Hotels, wo die westlichen Luxuranten und Sünder absteigen und sich der einheimischen Mädchen als Nutten bedienen, sondern werfen auch Bomben auf belebten Plätzen. Warum dort? Weil alle, die sich da drum treiben, was haben die? Geld in der Tasche, ein bisschen zwar, bloß, aber immerhin, und sind scharf auf die Segnungen des westlichen Konsums. Also der Terror, der sich nach oben gegen oben richtet, richtet sich zugleich auch gegen unten, weil die ja, die jetzt zwar arm sind oder nicht übermäßig begütert, scharf sind auf die Segnungen des vom Westen stammenden sündigen Reichtums, also infiziert sind vom Bösen, also auch den Tod verdienen. Also die Herrschaft macht Landesverrat und Volksverrat und Sittenverrat, Weißsittenverrat. Und das Volk ist im Gehorsam, teilweise weil es unterdrückt ist, soweit es fromm ist, und teilweise weil es nicht bloß unterdrückt ist, sondern unfromm. weil er sich zum Knecht, zum Mitlang, zum Handlanger, zum Mitmacher, der dann noch die Unsinn ins Land bringen. Das wird hier beispielhaft durchgezogen an Persien und an, also damals dem Iran und Algerien. Das kann man lesen, wenn man historisch interessiert ist. Muss man aber nicht unbedingt, weil wie es gegenwärtig zuläuft, kann man auch leicht nachlesen in den Berichten, die man immer wieder hört aus den Zeitungen. In besseren Zeitungen wird es auch mal durchaus berichtet. Warum und wie es ist, das ist kein böses Geheimnis. Das wissen sogar bürgerliche Journalisten. Dass die losgehen auf einen Teil des Volks als infiziert von der Sünde. Jetzt musst du, Peter und du, Julia, ihr habt den mageren Text auch gelesen. Wenn ihr sagt, bestimmte Teile haben euch was gebracht zur Erklärung, dann würde ich sagen, sagt doch mal, wo ihr jetzt vielleicht, das, was ich jetzt kurz zusammengefasst habe, hinaus in der These, in der Ausführung zur These 3, das ist die längste Ausführung, das sind anderthalb Seiten, vielleicht doch was mitgenommen habt aus den Bericht über Persien und über Algerien. Wenn die Julia, ich habe mir vorlesen lassen, ich habe gar keinen Text gelesen. Ja, du bist eingeschlafen. Schande. Ich habe nur ganz kurz infiziert von was? Ich habe meinen Power-Net gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Text jetzt irgendwas noch gebracht hat, was... Ja, zum Beispiel Folgendes finde ich immerhin interessant. Da wird auch der Fall Algerien gemacht. Das ist der Fall, die persische Monarchie, Schah von Persien. Ja, da denkt man, ja gut, die Monarchie, die Könige, das sind halt Prasser und Luxuranten und Brunken vom Volk. Kein Wunder, dass das Volk bellisch wird und sich hier aufregt. Der in Algerien... War eine antikoloniale Revolution gegen Frankreich, das war französisch. Nee, ja, ich bin groß. Genau, wenn du rechts und dann wieder links und ach, Frankreich hat die im anderen Raum, könnt ihr besser machen. Das war französische Kolonie, sogar ja, Kolonie. Und die haben einen Aufstand gebaut, in Aufstand haben sie dann letztlich zwar nicht gewonnen, aber der französische Staat hat gemerkt, dass die gewaltsame Unterdrückung des Volks viel mehr kostet, als die Provinz einbringt. Also haben sie dann letztlich freigelassen. Und dann hat dieses sich sozialistisch verstehende Regime, der FLN, das heißt Front de la Libération Nationale, also Nationale Befreiungsfront, haben gesagt, wir haben euch nicht bloß befreit von den Franzosen, jetzt befreien wir euch auch noch von Not und Elend. Da gibt es Ölquellen, da gibt es ein paar Bodenschätze und die lassen wir verkaufen im Ausland und verprassen sie nicht selber, also als Oberschicht. Wir sind Genossen von euch, wir machen damit ein Industrialisierungsprojekt auf. Wir kaufen auf dem Weltmarkt Stahlwerke, wir kaufen Maschinen ein, wir kaufen alles mögliche chemische Industrie ein. Wir machen gewissermaßen eine Industrialisierung, indem wir die Einkünfte, die halt so arabisches Ölland hat, nicht wie andere Länder verballern für die Paläste der Herrschenden, sondern nutzen für die Schaffung von Arbeitsplätzen per Industrialisierung. Das ging gut, das Volk hat seine Herrschaft immer wieder gewählt. Das hat gewusst oder bemerkt, es geht von Jahr zu Jahr weiter, bis der Ölpreis, der erst einmal immer mehr gestiegen ist, bis der Ölpreis ordentlich zusammengebrochen ist und sich herausgestellt hat, vor allem, dass die ganzen Industrialisierungsprojekte, die natürlich auf dem Weltmarkt was verkaufen wollten, ja, wenn man mal von kein Öl mehr hat, braucht man andere Produkte auf dem Weltmarkt, so war es gedacht, die waren einfach nicht konkurrenzfähig. Das, was die mit Staatsgeldern aufgebaut haben, da haben derweil die kapitalistischen Betriebe in Deutschland, in den USA und Frankreich mit ihrem überlegenen Kapitalmacht längst alles dreimal rationalisiert, bevor sie mit einer ersten Fabrik fertig geworden sind. Das heißt, die waren hoffnungslos unterlegen am Weltmarkt in der Konkurrenz, standen plötzlich dann, weil sie auch noch Kredite gekriegt haben und aufnehmen mussten, um die Fabriken zu finanzieren, dann plötzlich vor einem riesen Schuldenberg, der nicht mehr abzutragen war oder zu bedienen war, abzutragen sowieso nicht, aber nicht mehr zu bedienen, zinsmäßig und so weiter, mit den Ölankünften, die jetzt noch möglich waren. Dann hat die Regierung hat sie Spezialkredite gebraucht vom IWF. IWF hat gesagt, natürlich kriegt ihr Kredite, aber dann hat der ganze Luxus mal abgeschafft. Der Luxus, kostenlose Schulen, kostenlose Kinderspeisung, kostenlose oder subventionierte Wohnbauten und so weiter und so fort. Plötzlich hat der Staat im Auftrag, um überhaupt als Staat überleben zu können, den Staatsbankrott anmelden zu müssen, alle Sachen wieder einsammeln müssen, die er gerade eben als sozialistischer Staat, zwar mit islamischer Vorstellung nicht dazu, aber sozialistisch, dem Volk aufgebaut hat. Und jetzt war die Stunde der Pfaffen. Wir haben es doch gewusst, dass die Sünder sind. Die haben nämlich die Pfaffen als der wenig klein gemacht. Die Pfaffen haben gesagt, gleich bin ich mit der Frau, Sünde. Die Buben mit den Pfaffen meinst du jetzt die Islamisten? Naja, die Mullahs. Mullahs, gut. Ich wollte nur sicher. Also die Mullahs, wenn man das nicht despektierlich sagen will, dann sind sie Mullahs. Und die siebenjährigen Buben kommen nicht in die Koranschule, sondern kommen ins Gymnasium, in die Schule, dann ins Gymnasium und so weiter. Das haben die alles als Verderbung der alten islamischen Familie gegeißelt und der alten Sittlichkeit. Westliche Bildung, Verbindung ihrer Meinung nach, macht die Leute gierig, macht die Leute, lässt den Glauben zerfallen und so weiter. Jetzt haben wir Volk gesagt, so schaut her, wir haben es jetzt seit ungefähr 60 rum war die Unabhängigkeit, 64. In den 80er Jahren war dieser, 20 Jahre später war dieser Schlamassel mit der Staatsbankrott, Fastbankrott. Wir haben es doch schon dauernd gesagt, und ich muss sehen, ich hab nicht dran geglaubt, jetzt sehe ich das. Woran liegt es? An der Sünde dieser Staatspartei. Jetzt hat die Staatspartei gemessen an dem, was die Leute verdient haben oder die Leute am Lebensstandard haben, natürlich besser gelebt. Natürlich war da leichter darauf zu deuten, schau mal, ihr habt ein Auto und wir haben bloß einen Eselskamm. Ihr habt eine 10-Zimmer-Wohnung und der normale Mensch, da wohnen 10 Leute in einem einzigen Zimmer. Natürlich gab es sowas. Also war gewissermaßen alles jetzt frei Haus geliefert, was die Kirche, die deutsche Kirche immer prognostiziert hat. Die Sünder an der Regierung liefern euch den Westen aus. Und dann ist es genauso gewesen wie in Persien, das Volk Darb, die Dynastie, in dem Fall die FNL, die Staatspartei, prangt und prangt im Luxus. Jetzt gab es damals eine bestimmte Form von Demokratie. Das heißt, der Staat hat damals tatsächlich alle zugelassen, alle Parteien. Ist aber immer, die FNL ist immer gewählt worden, weil die Leute haben gesehen, die FNL bringt es. Und jetzt hat die Fundamentalistenpartei aufgestellt und gesagt, wir treten an gegen die, sind auch zugelassen worden. Und siehe da, nach der ersten Runde, die haben zu zwei, in Frankreich ähnlich zweimal wieder abgestimmt, war klar, die nächste Runde gewinnen die. Dann ist die Wahl annulliert worden. Und dann ging der Terror los. So, was war jetzt da der Punkt? Das, was ich vorhin gesagt habe, die Kritik der Religiösen, die kritisieren den ökonomischen Niedergang immer religiös. Das kommt von falscher Sittlichkeit, also verlassen wir alle Sittlichkeit, und davon, dass große Teile des Volkes sich verführen lassen dazu, nach irdischen, materialistischen Gütern zu streben, anstatt dem Glauben nachzulegen. Deswegen war es dann in Algerien fast schlimmer als in fast allen anderen Ländern. Dabei ging es dann los mit den Bomben auf Marktplätzen, Bomben gegen Schulen, Bomben gegen Mädchen, die in die Schule gehen, weil sie, statt dass sie sich als auf die Rolle der Mutter vorbereiten, wollen sie in die Uni. Gegen Ausländer, die da waren, als Repräsentanten des sündigen Auslands. Gegen Hotels, als Hochburgen der Sünde und so weiter. Dann hat der Staat ungefähr 10 Jahre lang gebraucht, bis er diesen Aufstand klein gekriegt hat. Das war politisierender Fundamentalismus. Wie gesagt, der beschränkt sich erstmal drauf, das, was Pfaffen immer machen, zu predigen. 10 Jahre, 20 Jahre predigen sie bloß. Sehen Zweifel in die Seelen der Gläubigen. Dann kommt eines Tages der Niedergang aus ökonomischen Gründen, aus bestimmten Konstellationen des Weltmarkts heraus. Da können die eigentlich gar nichts dafür, die FNN. Und dann sagen die Pfaffen, haben wir es doch immer schon gewusst. Das war der Fehler. Vor 20 Jahren Einstieg in die Sünde. Jetzt haben wir die These 4 erzählt und nicht vorgelesen, glaube ich. Die haben wir noch nicht lesen gehabt. Ne? Wenn sich die Gläubigen, kann man jemand lesen? 4. wenn sich die Gläubigen in aller Gottergebenheit entschieden haben, dass das Leben unter der frevelhaften Staatsführung nicht mehr auszuhalten ist und Schicksalsergebenheit jetzt Sünde wäre, werden sie zur politischen Partei und planen den Aufstand. Setzen das gute Volk gegen die Staatsmacht auf und werben für das wahre islamische Leben. Bei ihren Bemühungen um das Volk, dessen Anstand sie die Heimat wiedergeben wollen, müssen sie allerdings feststellen, dass die ungläubigen Teufel, die sie aus dem Amt jagen wollen, die stärkste Stütze ihrer Macht im gottlosen Leben des Volkes haben. Die Islamisten sehen sich vor der Aufgabe, einen von oben nach unten verrotteten Volkskörper zu heilen. Der Machtkampf, den sie anzetteln, richtet sich daher nur zur Hälfte gegen die Staatsmacht, zur anderen richtet er sich mit gezielten und ungezielten Terror gegen den sündigen Alltag. Das haben wir alles komplett durchgesprochen schon. Was hast du? Na, zumindest von meiner Seite aus gibt es dazu keine Fragen mehr, weil das ist genau das, was du durchgesprochen hast. Genau. Also fünftens. Genau, fünftens. Wenn die gläubigen Retter der Nation die Macht erobert haben, dann setzen sie im Besitz der Staatsmacht den moralischen Terror fort, mit dem sie um die Macht gerungen haben. Das ist die Reform, die sie meinen. Die ökonomischen Lebensmittel der Nation, die sie erben und irgendwie verwalten, sind nicht ihr Thema. Das wird jetzt dargestellt an den wenigen Beispielen einer erfolgreichen islamischen Revolution, nämlich Iran. Ja, dann die Frage, jetzt habe ich schon... Willst du das mal noch erzählen? Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt der, gewissermaßen der Islamismus, der ja erst einmal eine revolutionäre Bewegung ist. Also einen Umsturz vorhat gegen die sündige Herrschaft und die Etablierung einer Gottgefälligen. Der Punkt 5 ist dann, wie führt er sich dann auf, wenn er an die Macht gekommen ist? Was man aber als islamischen Fundamentalismus kennt, ist zum allergrößten Teil nicht erfolgreicher an die Macht gekommener Islamismus, sondern kämpfender Islamismus. Da könnte ich dann zum Beispiel auch ISIS wieder dazu. Immer wieder gibt es neue Bewegungen, die Al-Qaida war dafür das erste bekannte Beispiel. Bekannt gewordene Beispiele gab es auch früher schon, frühere Aufstände, auch in früheren Jahrzehnten. Aber dann nach der Jahrtausendwende ist dann plötzlich der Angriff auf die Twin Towers gekommen von der Al-Qaida, und seit es bekannt, es gibt eine quasi große NGO, der islamischen Fundamentalismus praktiziert. Diese NGO heißt Al-Qaida. Von denen gibt es alle möglichen Fortsetzungen, Absprengsel, Parteiungen. Eine davon, die neueste davon, ist ISIS. Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Das ist aber alles welche, die hinwollen, oder Mali war zum Beispiel auch so ein Fall, die an die Macht wollen. Und was machen sie dann, wenn sie an der Macht sind? Das kann man nur an dem einzigen Beispiel, wo das gelungen ist, nämlich in Iran zeigen. Dort gab es eine Revolution, die erfolgreich war. Es gibt auch manche Herrscher, die Scharia einführen, und gewissermaßen im Vorgriff oder um den islamischen Fundamentalismus Wind aus den Segeln zu nehmen, die Prinzipien, die erkämpfen wollen, von oben her einzuführen. Zum Beispiel Brunei, dieser stinkreiche Sultan irgendwo hinten bei Indonesien, Malaysia in der Gegend, der hat das eingeführt. Das ist vollkommen unzufrieden, dass der Herrscher prangt und prasst, das ist so kracht. Und jetzt hat er den dringenden Wunsch der deutlichen politischen Opposition, die Scharia soll das Recht wieder sein und nicht das westliche, sündige Recht, dem stattgegeben hat, einführt. In Nordnigeria gibt es Kämpfe um die Einführung dieses Rechts. Teilweise ist es in manchen Bundesstaaten eingeführt. In anderen Staaten wird auch darum gekämpft und Boko Haram will sowieso mehr. Die wollen den islamischen Staat. Und was macht der islamische Staat? Das wird jetzt hier erläutert anhand der erfolgreichen Revolution im Iran. Hier steht ein Satz, den ich nicht verstehe. Welcher? Die ökonomischen Lebensmittel der Nation, die sie erben und irgendwie verwalten, sind nicht ihr Thema. Also wenn wir den Iran nehmen, als, wie gesagt, das einzige Beispiel, bei dem jemand an die Macht kam, dann gibt es doch seit 5 oder 6 oder 7 Jahren, vielleicht sogar länger, zumindest heißt es Erfolg, eine Debatte um die atomare Rüstung des Irans, also um die Frage, ob die Atomkraftwerke bauen dürfen oder nicht, oder ob ihnen die Möglichkeit, Uran anzureichern, auch die Möglichkeit, die Bombe zu machen, bla bla bla. Das sind doch also ein Beispiel, was das relativ bekannt ist, aber auch zum Beispiel gibt es diese UN-Sanktionen gegen den Iran oder zumindest von der US-amerikanischen Forderung immer nach einem Embargo, wo der immer wieder mehr oder minder überraschend diese Meldungen kommen, dass es eben doch Firmen gibt aus Deutschland, vor allem auch aus Europa, die mit dem Iran handeln. Da, ich glaube, der Fokus ist vor einem halben Jahr diese Liste mit 200 Firmen veröffentlicht, die doch mit dem Iran handeln. Also beides Hinweise darauf, dass die ökonomische Basis den Islamisten doch nicht völlig egal ist, sonst würden die nicht ein riesen Brimborium betreiben, um an Uran ranzukommen, zum Beispiel, um den Iran mit billiger Energie zu versorgen. Für wahrscheinlich die Industrie, schätze ich mal. Also einen groß anderen Zweck hat das ja nicht, denen wird relativ egal sein, ob ihre Insassen wenig Strom bekommen oder nicht. Das wird nicht der Grund dafür sein, dass die Atomkraftwerke bauen wollen. Machen wir da erstmal die ersten Sätze. Wenn die gläubigen Ritter der Nation die Macht erobert haben, dann setzen sie im Besitz der Staatsmacht den moralischen Terror fort. Die haben ja ein Durchsetzungsprogramm. Angetreten sind sie damit, die Herrschaft ist sündig. Die haben sie weggeputzt. Der Schah ist im Exil. Sein Ruf kann man hier entweder mit ins Exil gegangen oder im Vollzug der Revolution hingerichtet worden. Bloß das, was ich in der These 4 gesagt habe, die islamische Revolutionbewegung, hat immer zwei Gegner. Erstens die sündige Herrschaft und zweitens der Sünde verfallende Volk. Ja? Entschuldigung, was bedeutet Revolution? Was bedeutet das? Bitte? Was bedeutet Revolution, was Sie gerade gesagt haben? Also Revolution. Ja, Revolution, genau. Mhm. Und ich habe was gesagt? Nee, also was das bedeutet. Das heißt. Revolution, ja. Umsturz. Also die Absetzung der alten Herrscher und die Ersetzung der alten Herrscher durch religiöse Herrschaft. Das sind das hier. Der Schah wurde abgesetzt, die Monarchie, die bürgerliche Regierung, die er eingesetzt hat, ist aufgelöst worden und ist eine Verfassung eingeführt worden, in der es auch Präsident und Ministerpräsident gibt und Regierung und Minister und so weiter und Provinzgouverneure. Aber es gibt einen Wächterrat, also wo die Garde der islamischen Revolution das Volk überwacht, ob sich wirklich an die Sitten hält. Und der oberste geistliche Führer, das war übrigens der Revolutionsführer Khamenei, der Nachfolger heißt Khamenei, das ist so ähnlich. Khomeini war der erste, Khamenei war der zweite, der jetzt noch dran ist. Der hat laut Verfassung, laut islamischer Verfassung, das Recht, alle Maßnahmen der Regierung mit seinem Veto zu belegen. Das heißt, er hat die Aufsicht, immer zu prüfen, ob das, was die Regierung macht, dem islamischen Kodex gerecht wird oder gegen ihn verstößt. Der Moral, die Herrschaft nach unten heißt dann, das Erste, worauf es angekommen ist und jeder Bewegung, die an die Macht dringt, ist zum Beispiel die Intelligenz auszurotten. Die pro-westliche Intelligenz, die Liberalen, die Kommunisten, die Sozialisten, die, also jetzt wurscht, ob sie kommunistisch oder liberal sind, Leute, die sich halt mit westlichen Vorstellungen, entweder der Staat ist am besten, kommt am besten vorwärts, wenn er eine freie Wirtschaft unter sich hat, Liberale, er kommt am besten vorwärts, wenn er eine Staatswirtschaft hat, Kommunisten oder Sozialisten. Das sind die ersten und die wichtigsten, die man wegputzen muss, weil die tatsächlich auch eine Herrschaftsalternative haben, die sagen, wir müssen an der Wirtschaft und am Staatsaufbau was ändern, damit wir in der internationalen Konkurrenz bestehen können. Vor der Revolution geht der Terror auch vorzugsweise an die Schichten des Volks, die entweder schon im Staatsdienst oder in der spärlichen Industrie, wenn es die gibt, im Dienst der Industrie, gewissermaßen moderne Menschen zu werden, beabsichtigen oder darauf auf dem Weg sind, sich tatsächlich nach dem Materialismus eines Lohnarbeiters, eines Angestellten, eines Beamten, eines Ingenieurs und so weiter, ihr Leben einzurichten versuchen. Das sind erstmal die Feinde, weil das sind diejenigen, die man umdrehen muss, die braucht man ja andererseits, Aber andererseits, die muss man davon trennen. Das heißt, die müssen eingeschüchtert werden, denen muss klar sein, wer als Führungskraft oder als Arbeiter für welchen bestehende Kapital, die kapitalistischen Betriebe, wer da dem Materialismus frönt und nicht der Religion treu ist, ist Feind der Revolution und zwar im Vorhinein schon. Das ist schön zu zeigen in Nigeria, da gibt es die Bewegung Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram heißt, das ist eine Verballhornung oder Afrikanisierung, das Wort ist Englisch Bug. Boko kommt von Bug. Und Haram heißt Sünde. Bücher sind Sünde. Boko sind jetzt aber nicht jede Bücher, denn nur mit Boko werden bloß die Bücher bezeichnet, die nicht islamisch sind. Also die auf Englisch geschrieben sind oder mit einem lateinischen Alphabet. Das sind Boko. Daher kommt die Übersetzung, die man dann in der Zeitung liest, wo man sich immer denkt, das ist aber eine kurze Sprache. Westliche Bildung ist Sünde. Boko steht wirklich bloß für Bücher und Bücher stehen halt zwar für säkulare Bücher, nur zu den heiligen Büchern. Da gibt es ein arabisches Wort dafür, Kitab. Also, wer westliche Bücher liest, das ist das, was man in der Schule liest, lesen muss, oder was die Dichter vollschreiben mit ihren Ergüssen, das ist Sünde. Deswegen haben die sich gleich so genannt. Wir reden nicht bloß an gegen die Herrschaft, wir reden auch gegen das Gift an, was den lieben, frommen, nigerianischen Bürgern ins Gehirn getäuscht wird, vermittels falscher Bildung, sündiger Bildung. Also in der Revolution, in der Vollzug der Revolution und dann natürlich nach der Revolution ist es typisch für den Islamismus und früher auch für den christlichen Fundamentalismus, Ketzerei, Ketzerprozesse. Es geht immer gegen die los, die einen Einwand haben gegen die Religion, die nicht einfach fromm sind, sondern sagen, wenn schon Religion, dann möchten wir unseren Kopf dabei benutzen. Gibt es aber nicht einen gewissen Pragmatismus auch? Also im Iran habe ich keine Ahnung, aber in Saudi-Arabien zum Beispiel, wo doch auch im großen Teil die Scharia gilt, da gibt es doch einen gewissen Pragmatismus, was Geschäftsbeziehungen angeht und betrifft das nicht auch bestimmte Teile der Intelligenz hier? Also das geht ein bisschen auf die zweite Frage natürlich auch mit dieser Saudi-Arabien ist eigentlich ein Beispiel für eine Herrschaft, wo die Herrschaft sündig ist und wo die Qaida ja entstanden ist. Die ist bloß ausgestellt worden. Das ist kein islamischer Fundamentalismus, was die dort machen. Das ist genau das, was sie meinen. Das ist das Paradebeispiel der Qaida. Und es ist kein Zufall, dass die Qaida dort entstanden ist. Das Land, wo die größte Brasserei stattfindet, neben den Vereinigten Emiraten. Und das erste vor allem, wo es so war, war Saudi-Arabien. Ein Stinkreichtum bei der herrschenden Königsfamilie und am Anfang jedenfalls, das Volk wird kurz gehalten und später sind sie auf die Idee gekommen, die haben nicht so furchtbar viel Volk gehabt damals, am Anfang, da waren es sogar 5 Millionen, die kaufen uns. Jeder saudische Bürger hat ein Recht auf eine kleine Rente, wurscht ob er arbeitet oder nicht arbeitet. Und zwar von sobald er lebt. Haben sie das Volk ein Stück weit gekauft. Bloß dieses funktioniert allmählich nicht mehr, das Volk ist mittlerweile auf 20 Millionen angewachsen. Und 20 Millionen mit Rente zu versehen, ist auch bei einer großen Ölproduktion mit vielen Staatsabgaben nicht so einfach zu finanzieren. Dort wächst die Grundlage für Unmut und auch dort für Fundamentalismus. Richtig ist, dass dort die Herrschaftsschicht islamistisch ist und die ganze Sittlichkeit in der Familie, also Frau, Rolle der Frau, der Kinder und so weiter, die Sittlichkeit der Familie strikt nach der Scharia, nach das Recht, das Strafrecht, strikt nach der Scharia handhabt, aber auf Grundlage einer immer zersetzender werdenden Kapitalisierung des Landes. Der Satz, die ökonomischen Lebensmittel der Nation, die sie erben und irgendwie verwalten, sind nicht ihr Thema, der bezieht sich, wie wir in dem Text, im mageren Text erläutert, der wird sich auf folgenden Sachverhalt. Auch das ist natürlich am besten an dem Land zu zeigen, wo die Revolution erfolgreich war. Was haben denn die islamischen Ayatollahs an der Regierung vorgefunden für die Revolution? Ein Volk, was durch die Reform der Pahlavis schon längst keine Ackerbauern mehr waren oder Nomaden, dann längst schon zur Hälfte in den Städten gewohnt hat, arbeitslos zwar zum großen Teil oder schlecht bezahlt, aber abhängig von Lohnarbeit, hat zweitens geerbt eine der größten Erdölwirtschaften der Welt, neben Saudi-Arabien, hat darüber hinaus schon vom Staat her, da haben wir auch so ein Industrialisierungsprogramm gemacht wie in Algerien, den Anfang einer Industrialisierung übernommen. Da wurden Lastwagen gebaut oder PKWs und alles Mögliche, Flugzeuge oder jeweils Teile davon. Also durchaus moderne Produktion. Jetzt haben sie geerbt an Kapitalismus, was die Industrie betrifft. Diesen morgenländischen Basar, was soll man das sagen, Marktwirtschaft, Basarmarktwirtschaft. Reste von Ackerbau und Nomadenwirtschaft. Und eine Riesenmasse an Volk, was abhängt von Lohnarbeit. Und es gibt sie nicht. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspolitik einer solchen Regierung. Die sagen da nicht. Schauen wir mal gewissermaßen beim ideologischen Feind nach. Was sagt denn eigentlich der Marx zum Kapitalismus? Kann man von dem leben? Würden sich belehren lassen müssen? Schlecht. Und vor allem in einem Land der dritten Welt, können Sie in neueren Werken dann auch lesen, schon überhaupt nicht. Weil so wie die dritte Welt im Weltmarkt angebaut ist, ist die einfach nicht erst einmal nicht vorgesehen für flächendeckende Industrialisierung, sondern als Rohstofflieferantenland. Was macht jetzt eine gläubige Mannschaft, die an die Regierung kommt? Schön, also schöner ausgeführt oder ausführlich könnt ihr es nachlesen in einem Artikel, den man sagt, vor etlichen Jahren schon schlimmer über Iran, die Islamische Republik. Ich will jetzt bloß vom ersten Teil, des ökonomischen Teil, ein paar Hinweise geben. Die haben in die Verfassung reingeschrieben, unser Volk lebt von der Marktwirtschaft. Aber es ist eine Sünde, den Lebensunterhalt einfach davon abhängig zu machen, was die Marktwirtschaft hergibt. Deswegen muss die Eigensucht der Besitzer, der Eigentümer, vom Staat gezähmt werden. Und zweitens muss die Wirtschaft die Auflage bekommen, dafür zu sorgen, dass das Volk, was sie als Arbeiter einstellt, halbwegs davon leben kann. Das heißt, sie haben einfach gesagt, wenn wir den lieben Gott auf unserer Seite haben, den Allah, und der uns jetzt geholfen hat, eine ganze ziemlich unverbindlich scheinende Regierung zu stürzen, dann befehlen wir jetzt den Kapitalisten, sie sollen volksnützlich sein. Jetzt kann jede Regierung kann sowas machen, kann man auch in Algerien, haben sie es ja eigentlich probiert mit Befehlswirtschaft. Ihr habt dafür zu sorgen, sozialistisch zu sein. Und das kann man unmöglich herbeiregieren. Was man weltweit verdient mit Wirtschaft, entscheidet der liebe Gott, es entscheiden die Konkurrenzverhältnisse dort. Und die überlegene Produktivität und Konkurrenzfähigkeit der klassischen Industrieländer. Deswegen, das ist nicht ihr Thema, die kommen nie, auf, jedenfalls von ihrer Ideologie her, nie auf den Punkt, da müssen wir uns mal die Wirtschaft völlig neu einrichten. Wir müssen der Wirtschaft die Imperative aufdrücken, damit sie den islamischen Zweck, nämlich die Herrschaft ist zuständig für wenigstens eine Grundversorgung des Volks, also dem gerecht wird. Soweit Wirtschaftspolitik. Aber zweitens, jetzt kommen wir zu den Atombomben. Wenn wir starten, natürlich. Aber was du jetzt geschildert hast, ist doch nicht, dass ihnen die ökonomischen Lebensmittel der Nation egal sind. Hier steht nicht ihr Thema. Sondern das heißt, ihr Thema heißt jetzt, ist nicht ihr, da machen Sie keine neue Theorie auf, dass Sie sagen, was muss man jetzt machen, damit was daraus wird. Sondern machen also ein Konglomerat aus liberaler Wirtschaft und kommunistischer, sozialistischer Vorstellung und religiöser Vorstellung und sagen, das muss zusammenpassen, das ist kein Thema. dass es praktisch keine islamische Theorie der politischen Ökonomie genau. gibt, genau. sondern genau. mehr oder minder sich rumwurschtelt, genau. wie es halt, okay, genau. gut, jetzt. Mhm. Also was die alte Industrie betrifft, da rumwurschteln, und was der islamische Zusatz ist, ist der, die Stiftungen. Waqf, hat man sich das? Stiftungen heißt, der Staat sammelt aus den Ölverkäufen Geld an und schafft damit Arbeitsstätten und Wohlfahrtseinrichtungen, die gewissermaßen mit deren Zweck zwar sein soll, Gewinn abzuwerfen, macht es aber nicht. Deren Zweck ist eigentlich Versorgung an einem Minimalstandard der Bevölkerung im hygienisch-sanitären und Krankheitsbereich plus dem Versuch, arbeitslose Massen irgendwie zu beschäftigen bei halbwegs nützlichen Tätigkeiten. Nützlich heißt aber nicht nützlich für den Gewinn, sondern nützlich für das, was das Ganze vernünftig hält. Das machen die Stiftungen. Also wird halt dann zum Beispiel, das habe ich jetzt über jetzt im Frühjahr gefunden, da werden halt dann zum Beispiel in der Hochebene, in den Bergen, mit diesen Leuten, die da nicht non-profitmäßig eingesetzt werden, werden brachliegende, früher mal bewirtschaftete Hochflächen in den niederen Teilen des Gebirgs urbar gemacht oder wiederhergestellt, damit man eines Tages Getreide dran anbauen kann. Da wird kein Kapitalist mehr sowas machen, weil sich es einfach gar nicht lohnt. Aber weil sie mittlerweile so viel Volk haben und relativ wenig Ackerbau und auch noch leiden müssen unter dem Boykott, also deswegen auch nicht mehr genug Devisen haben zum Nahrungsmittel einführen, müssen sie jetzt, und das machen sie über diese Stiftungen, gewisse Non-Profit-Organisationen, müssen sie jetzt dafür sorgen, dass Futter da ist. Land urbar machen, was nach kapitalistisch-landwirtschaftlichen Prinzipien schon unter dem Schah nicht mehr brauchbar war. Und da haben sie auch nicht den Stamm gehabt in den 20, 30 Jahren seither. Das machen wir jetzt gewissermaßen anders. Und jetzt kommen sie aus der Not drauf, dass sie aus diesen Flächen was machen müssen, damit die Leute nicht verhungern. Das meint mit, ist kein Thema. Das heißt, die wurschteln sich, die hangeln sich so von Problem zu Problem und nehmen dann immer Anleihe an den alten klassischen Formen, die sie aus dem Mittelalter überkommen sind. Almosen, jeder Muslim ist verpflichtet zum Almosen. Das heißt, die Reichen werden belegt mit einer Sondersteuer für die Armen. Das macht dann der Staat. Da verlässt er sich jetzt nicht mehr drauf, dass das, was der Muslim eigentlich aus Glaubenspflicht hat, einmal in der Woche was zu opfern, das sagt er ein im Namen der Revolution. Mit Staatsgewalt, auch mit notfalls auch mit Polizeigewalt. Dann gab es im Mittelalter immer diese Stiftungen. Reiche Leute haben dem Allah gedankt dafür, dass er ihnen Reichtum geschenkt hat, indem sie große Teile, wie es auch heute zirkular immer noch ist, denkt bloß an den Microsoft-Gründer mit seiner Stiftung, Bill Gates, indem sie Stiftungen machen, die irgendwelchen sozialen Zwecken zugutekommen. Das sind die beiden großen Bilder. Also Almosen ist islamisch, gut traditionell, gut verankert, und Stiftungen. Deswegen versuchen den Kapitalismus zu korrigieren mit diesen beiden Elementen und versuchen den Kapitalisten, die Kapitalismus betreiben, was abzuzwacken, Verpflichtungen zu machen, Leute einfach zu entlassen, sondern möglich zu behalten, was aber dazu führt, dass sie erst recht nicht konkurrenzfähig sind. Das liest sich dann in der FAZ oder in der Stuttgarter Zeitung auch so, dass der Ahmadinejad, der ja so einer war, der kam aus der Stiftungsbewegung, war auch Bürgermeister von Teheran, hat viele solche Fabriken gegründet oder aufrechterhalten, dessen Staatswirtschaft hat die Industrie ruiniert, liest man in unseren Zeitungen. Ruiniert heißt, endgültig konkurrenzunfähig gemacht, weil die halt viel zu viel Arbeiter haben, relativ zu dem, was man am Weltmarkt an Arbeitereinsatz bestenfalls haben darf, wenn man Gewinn machen will. Und mit dieser Sorte Wirtschaft kommt diese islamische Revolution im Iran halt immer schlechter über die Runden, zumal sie ja auch noch was weiterhin leidet, nämlich unter einem Boykott. Also sie sind weder eingebunden ins Bankwesen, kannst damit Geld gar nichts anfangen, nicht einmal Tourist. Die müssen ihre Rechnungen alle bar bezahlen, wenn sie auch was importieren. Es dürfen keine Investitionen gemacht werden in Bereiche, die die Amerikaner für kriegswichtig und deswegen boykottwürdig erklärt haben. Sonst kriegen auch deutsche oder französische Firmen Strafen aufgebrochen, wenn sie in Amerika auch noch investieren wollen. jetzt leidet halt dieses Volk oder dieser Staat und damit sein Volk unter diesen Restriktionen. Warum hat der Westen eingeführt diesen Boykott? Weil der Staat neben dem, dass er diese Murkswirtschaft da betreibt, halt irgendwie vorwärts zu kommen, bemerkt hat, entscheidend in der Konkurrenz der Nationen ist nicht bloß die Wirtschaftskraft, sondern ist auch die Militärkraft. Welcher Staat ist wirklich unangefochten? Na, derjenige, der unangreifbar ist mit Atombombe. Also ist Atomprogramm aufgelegt. Und jetzt haben sie mittlerweile bemerkt, das kostet ihnen so viel, dass sie es wohl nicht hinkriegen. Also sich abverhandeln lassen müssen. Oder sie kriegen doch noch den Krieg ins Land getragen, der daran angesagt wird, falls sie dazu greifen. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs gewesen, deswegen, um klarzumachen, was das Islamische Revolution an der Regierung da macht. Die kommt nämlich mit einem Erfolg durch kapitalisierten Welt plötzlich in die Verlegenheit. Es gibt bloß Kapitalismus. Und ihr ganzes frommes Werk, was sie da aufbauen will, hängt ab von Kohle, also Geld, was am Weltmarkt zu verdienen ist. Und der kommt nicht, kommt hier hin. Am besten geht noch das Öl zu verkaufen, weil es auch endlich über einen Reiz liegt hier. Vor allem reicht das Geld nicht für große Völker wie die 18 Millionen Iraner. Die sind einfach viel zu groß, als dass man sie einfach mit kleinen Anteilen an den Öleinkünften über Wasser halten könnte. Das ist jetzt übrigens heraus aus der These, weil das war damals 95 noch nicht so weiter. Die Revolution war 79. Da hat sich aber schon abgezeichnet, dass genau an dem Problem. An dem Problem leiden, was sechstens, wenn du noch Fragen hast, was sechstens zusammengefasst wird, sie leiden unter der Feinderklärung durch den Westen. Jonathan? Sechstens. Ja. Für die Mächte, die Welt und Weltmarkt beherrschen, ist der islamische Fundamentalismus als Oppositionsbewegung wie als islamischer Staat ein Feind. Dass man auch diesen Staaten hier abkaufen und manchen Fabriken verkaufen kann, zählt da wenig. Also ich wollte die Aufgabe als die These Zusammenfassung von dem, was ich jetzt am Beispiel Persien oder Iran versucht habe zu zeigen. Die Mächte, die Welt und Weltmarkt beherrschen. Wer sind das? USA, EU, Japan und so weiter, also die großen Industriemächte. Für die ist das ein Feind. Warum? Ja, erstmal die Kampfansage, die er selber darstellt. Er sagt, das sind sündige Staaten. Die muss man eigentlich von einer Revolution unterziehen. Die muss man bedrohen. Da muss man das Volk dagegen aufwiegeln, wenn das Volk nicht aufwiegelbar ist, wenn das Volk selber losgehen. Das sind einfach lauter Eiterbeulen in einer Welt der Sünde. Das würden sich vielleicht die Amerikaner und die Europäische Union noch leicht nachsagen lassen, dass sie Eiterbeulen sind. Solche imperialistischen Staaten leiden nicht unter beleidigenden Bezeichnungen. Aber die haben was dagegen, dass der islamische Fundamentalismus sich ausbreitet in weitere Länder. Denn eins hat ja immerhin der islamische Fundamentalismus in Persien, in den Iran hingekriegt. Hat ein Stück Investitionssphäre unbrauchbar gemacht, so sieht es der Westen. Unbrauchbar gemacht dadurch, dass der Westen ihn leider boykottieren muss, um ihn einzudämmen. Wenn sich das weiter ausbreitet, wenn die dann die Öleinnahmen dafür verwenden, um Atombomben zu bauen oder Kriege zu führen, und das hat der Iran zeitlang gemacht, 8 Jahre lang gegen Irak, wenn die gewissermaßen sich expandieren wollen mit militärischer Gewalt, dann muss das der Imperialismus unterbinden. Das ist der einzige Grund. Also ich glaube, der andere war schon, sagt man, der war, dass wir auch eine Kampfansage machen gegen die Stabilität der bürgerlichen Herrschaft. Okay, also Kriegserklärung gegen die bürgerliche Herrschaft und die Entziehung gewisser Regionen vom Weltmarkt. Genau. Und die Gegenoffensive, oder die angesagte Gegenoffensive, das Ölgeld, was sie immerhin kriegen, zu Anführungszeichen missbrauchen, nicht für Paläste gebrauchen oder für 300 oder 600 Meter, 800 Meter hohe Türme, sondern für einen Kampf, militärischen Kampf zur Erweiterung ihres Machtgebiets. Man muss ja auch überlegen, also das wäre der Iran als fertige Revolution. Denkt mal an Nigeria. Nigeria ist ein Land, in de, was der, mittlerweile der größte afrikanische Volkswirtschaft wegen, nicht weil sie wie die Südafrika viel Fabriken haben, sondern weil sie vor allem viel Öl haben und auch tatsächlich mit dem Öl ein Stück weit industrialisiert haben unten im Süden in der Küstenregion. Das ist VW, da ist Mercedes, alle möglichen bekannte große kapitalistische Firmen haben dort investiert. Und von Norden her frisst sich islamische Revolutionsbewegung nach Süden allmählich vor. Destabilisiert das Land, macht Anschläge, macht alles unsicher, entzieht Nigeria als Investitionsgebiet dem Kapitalismus schon bevor da überhaupt der Boko Haram-Herrschaft da ist. Zettel einen Bürgerkrieg an, führt ihn auch, verwüstet Teile des Landes, auch Investitionen, macht den Export des Öls unsicher, indem sie da an Pipelines in die Luft sprengt oder abzapft. Also führt einen Krieg gegen die Form der Ausnutzung Nigerias, wie sie in der gegenwärtigen Weltwirtschaft stattfindet. Das ist jetzt im Irak, kann man sagen, fast so ähnlich, wenn der ISIS einen Krieg macht und sich dann erstmal die Ölquellen holt. Ölquellen, damit er Geld verdient für seinen Krieg. Geld einnimmt. Also hat er gesagt, die These, erstens, es ist für den, die Oppositionsbewegung ist, nein, der Fundamentalismus ist sowohl als Oppositionsbewegung als auch als fertiger Staat, ein Feind. Opposition bringt alles durcheinander, dort wo sie stärker wird, stiftet Bürgerkrieg und Vernichtung, Zerstörung. Und als Staat entzieht sie sich den Gesetzen, die auf dem Weltmarkt herrschen, Kraft Einrichtung des Weltmarkts durch die USA und Westeuropa. Dass man auch diesen Staat Öl abkaufen und manche Fabrik verkaufen kann, zählt da wenig. Das heißt, natürlich, auch im Iran kann man Geschäfte machen, machen in Deutschland auch Geschäfte. Bloß die USA befinden dann, dass diese Geschäfte irgendwie den falschen Feind stärken. Das hat dann noch Ähnlichkeiten mit. Unterwerfen dann. Jetzt gibt es ja innerwestliche Zerwürfnis und erwerben die deutsche Industrie und den deutschen Staat ihrem Regime und sagen, Schluss damit, ihr habt nicht mehr bestimmte Sachen dort nicht zu verkaufen, sonst kriegt der Ärger mit euren besten Freunden. Das ist hier noch nicht so weiter beschrieben, weil das war ja 1995, das ist jetzt mittlerweile, ist das Sanktionsregime perfekt und auch Deutschland hält sich ziemlich dran. Ist aber immer noch der Staat, der am ehesten bereit ist, drunterher Gerätschaften zu verkaufen und im Signum der humanitären Hilfe Geschäfte zu machen, weil das natürlich ein Riesengeschäft ist, was man wieder machen könnte. China hilft Iran auch, indem es sich an die westlichen Boykottregeln nicht hält und dem Iran was liefert, was am Weltmarkt sonst nicht zu haben ist. Also es gibt eine Konkurrenz innerhalb der Weltwirtschaftsmächte dann um die Durchhaltung oder gegen das Durchhalten des Boykotts, um diese Staaten wieder dem Regime des Weltmarkts zu unterwerfen. So, soweit wäre das dann der Hauptinhalt dieser Thesen plus ein paar Illustrationen, die hier noch zum größten Teil aus Material von 95 stehen. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen was aus der Gegenwart herzunehmen oder zu erklären, was damals Thema war. Insofern wäre jetzt erst einmal das Referat fertig. Jetzt noch Fragen. Oder was ihr euch dazu noch einfällt. Also ich habe auf jeden Fall mal den Artikel, den du gesagt hast, über die iranische Logistik in die Facebook-Gruppe gestellt. Da kann man auf jeden Fall das nachlesen. Wie heißt eigentlich die Facebook-Gruppe? Gibt es eine eigene für jede Veranstaltung. Also eine Veranstaltungsgruppe. Der islamische Fundamentalismus. Nein, ich meine, welche Facebook-Adresse ist das? Falken oder was? Ja. Das stimmt. Es gibt ja auch andere, Gegenkultur zum Beispiel. Das läuft über alle drei. Gegenstandpunkt, Gegenkultur und Falken. Das sind alle drei Veranstalter. Das erkläre ich dir meine ruhige Minute. Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich habe genug zu tun. Ja, auch noch das. Ich habe nur, das ist weniger eine Frage, doch, vielleicht schon. Das Geschäfte machen mit dem Iran und gleichzeitig ein Embargo zu haben und Befürchtung, das wird dann doch im Endeffekt falsch eingesetzt, ist doch eine ähnliche Einstellung wie die imperialistischen Staaten eigentlich zum realen Sozialismus hatten, oder? Also auch da hat man doch Handel betrieben und gleichzeitig Ressentiments darüber gehabt, was mit den Devisen angefangen wird. Ja, das war immer, also jedenfalls in der Kalten Kriegszeit, aber wie gesagt, das ist euch ja nicht so bekannt. Nehmen wir mal so, was ist denn, wenn es einem gelingt, in einem Staat wie dem Iran den dazu zu bringen, das Atomprogramm aufzugeben, dann ist doch das ganze Argument erstmal weg. Die verdienen mit ihrer Industrie oder mit ihrer Ölwirtschaft Geld, um sich Atomkraftwerke zu bauen und dann mit den Produkten des Atomkraftwerks Bombenstoff zu produzieren. Wenn sie den wirklich unterwerfen, dem Regime, dem Aufsichtsregime, ist diese Gefahr ja dahin. Andererseits leben sie ja davon, vom Kapitalismus, von ihrer Stellung im Weltmarkt. Und sie mussten jetzt erfahren, dass der Versuch, sich militärisch unangreifbar zu machen, schon der Verdacht, man muss jetzt ja gar nicht unbedingt sagen, sie haben es wirklich zum Programm, vielleicht war es ja bloß der Verdacht, ist aber wurscht, sich jedenfalls Mittel zu beschaffen, die dann jederzeit unmittelbar sind in Atombomben. Wie in Deutschland zum Beispiel auch, oder in Frankreich, wenn man will. Jederzeit. Das soll dieser Staat nicht haben. Wenn er darauf verzichtet und sich überwachen lässt, dann ist natürlich ein Staat mit 18 Millionen Leuten, von denen die Hälfte ungefähr arbeitet, kapitalistisch, und mit einer riesigen Ölquelle eine wunderbare Investitionslandschaft. Erstens fürs Verdienen und zweitens fürs Zersetzen. Was heißt fürs Zersetzen? Das kommt jetzt mit damals im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg haben sie einerseits den Ostblock boykottiert und andererseits angefangen zu investieren dort. Und haben den immer mehr abhängig gemacht, immer mehr größere Bereiche der vormals sozialistischen Wirtschaft abhängig gemacht von einer Symbiose oder von einer Abhängigkeit von westlichen Firmen, von denen Maschinen gestammt haben, von denen veredelte Rohstoffe kamen und so weiter, für die dann die Ostblockwirtschaft, Wirtschaftsfabriken und so weiter oder Teile der Wirtschaft fertige oder halbfertige Waren wieder zurückgeliefert haben. Und dadurch ist die Wirtschaft immer mehr den Rechenkunststücken unterworfen worden, die am Weltmarkt üblich sind. Nämlich, es wird nichts produziert, ohne dass Gewinn rauskommt, und der Gewinn muss auch noch dazu reichen, das Kapital zu bedienen. Also Finanzwirtschaft als Zersetzung der dortigen Wirtschaft ist die Folge wenn man seine Wirtschaft gewissermaßen zum Investitionsobjekt macht. Das würde auch in gewisser Weise zutreffen für den Iran. Die Firmen, die dann in westlichen, wo die Westler investieren, die dann den WTO-Regeln unterstellt sind und den Investitionsschutzregeln der künftigen Freihandelsregime, die jetzt zurzeit ausgehandelt werden. Da heißt es ja, jedes Hineinregieren in die Gewinnrechnung von Firmen hat den Charakter von Enteignung. Das ist das, was wir zurzeit mit der TTIP-Verhandlungen versuchen auszumachen. Wenn ihr soziale Auflagen, den Firmen soziale Auflagen macht, wenn ihr Auflagen macht, was sie mit dem Gewinn wie zu machen haben, dann ist es ein Stück Enteignung. Also wenn sie sich tatsächlich darauf einlassen, jawohl, investiert bei uns, wir leben von euch, wir als Staat, indirekt auch die Teile der Bevölkerung, die halt dann davon lebt, also große Teile der Bevölkerung lebt dann auch indirekt davon, dass sie dort arbeitet, dann liefert man seiner Wirtschaft den Rechnungsorden aus, die am Weltmarkt gelten. Und dann ist es allmählich Essig mit der Islamisierung, mit der islamisierten Wirtschaft, die sagt, ja, Gewinn ist schon richtig, das ist, haben wir überkommen, das haben wir eingesehen, so läuft das, aber bitte Gewinn mit gebremstem Schaum. Das mit dem gebremsten Schaum ist dann erledigt. Und das mit der Abzweigung von Gewinnanteilen für die guten Werke des Islamischen Staats ist dann auch erledigt. Also wird ein Stück Staatsprogramm damit zerstört. Wenn man sich dann rückhaltlos den Gesetzmäßigkeiten des Weltmarkts ausliefern muss. Die ganzen Modifikationsauflagen, die so ein islamischer Staat sich ausgedacht hat, damit seine Wirtschaft eben nicht einfach Raubtierkapitalismus ist, sondern irgendwie eine Minimalgrundlage für das Überleben des Volkes und des Staats ist, das wird natürlich dann annulliert oder zerlöchert. Und das war, wo der Peter darauf angespielt hat, das war im Realsozialismus genau so. Die haben seit den 70er Jahren immer größere Teile der realsozialistischen Ökonomie eingeordnet in Weltmarktbeziehungen, dann mit Kredit, haben Kredit auch darauf aufgenommen und eines Tages war wirklich große Teile des Realsozialismus, waren Außenstellen der hiesigen Kapitalisten. Ihr kennt es ja, die ganzen Skandale, die jetzt auffliegen. Man hat immer gesagt, ja, die Kommunisten, die beuten Gefängnisinsassen aus, kriegen zahlen keinen Lohn, es stellt sich heraus, IKEA war der Kapitalist, der das organisiert hat. Auf die Idee ist die DDR gar nicht gekommen, da hat sie erst einmal IKEA gebraucht, um das zu machen und so weiter. Aber wird natürlich dann immer größere Teile der Wirtschaft dem unterworfen und damit wird das Programm, was so ein Staat hatte, damals Sozialismus, seiner Prägung, oder in dem Fall dieser kapitalistisch, marktwirtschaftlich gebremste islamische Wohlfahrtsstaat, wird in seinem Weißwarum ziemlich erheblich beschnitten. Und dann gibt es immer welche, die dann dort diese Wirtschaftsteile, die jetzt schon kapitalisiert sind, beherrschen. War im realen Sozialismus genauso. Die Manager von den großen Kombinaten in der DDR, wo immer größere Teile mit westdeutschen Konzernen industrielle Beziehungen hatten. Also Ersatzteile und so weiter hin und her und Vorproduktion, Nachproduktion, Lohnveredelung betrieben haben, die haben immer den Standpunkt angenommen, der sozialistische Umkreis, also der noch nicht diesen Ost-West-Beziehungen unterworfene Teil der Wirtschaft ist eigentlich ein einziges Hindernis für die Fortentwicklung unserer doch mittlerweile ganz schön profitablen Kerne. Überall steht das Verbot des Staats, das mal durch die Kapitalisten zu machen. Das waren quasi die Kritiker, die sich der DDR-Staat oder auch der Sowjetstaat dadurch herangezogen hat, dass sie immer größere Teile westlichen Prinzipien ausgeliefert haben und dadurch dann auch Manager gebraucht haben, Ex-Kommunisten, die das genau nach den Prinzipien geleitet haben und dann den Übergang gemacht haben, effektiver ist der Kapitalismus schon dann, ist auf jeden Fall der Kapitalismus dann, wenn man ihn gescheit kapitalistisch macht und nicht sozialistisch gebremst. Das erscheint dann immer als Vergeudung.